Sie hören Berlin, 24. Juni 1922. Der Rathenau-Mord und der Beginn des rechten Terrors in Deutschland. Von Thomas Hüetlin. Gelesen von Richard Barenberg. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen? Es hatte geregnet in der Nacht zum 26. August 1921 in Bad Griesbach. Matthias Erzberger war zeitig aufgestanden. Seine Kur näherte sich dem Ende. Die Hoffnungen und Sorgen der kommenden Monate trieben ihn aus seinem Bett in der Pension St. Anna, einem katholischen Haus, das von Nonnen betrieben wurde. Erzberger, 45 Jahre alt, zurückgetreten als Vizekanzler und Finanzminister im ersten Kabinett der Weimarer Republik ein Jahr zuvor, war ein schwerer Mann, aber zäh. Es musste schon etwas zusammenkommen, um ihn aus der Bahn zu werfen. Genau das aber geschah seit einiger Zeit. Wenn es nach den deutschen Rechten ging, dann war Erzberger so etwas wie der Volksfeind Nummer eins im Deutschen Reich. Ausgerechnet Erzberger. Ein Schwabe aus der Provinz, fleißig und gottesfürchtig, einer, der gerne täglich in die Kirche ging und noch spät abends Briefe seiner Wähler beantwortete. Einfache Leute, Handwerker, Bauern, kleine Angestellte. Aber Erzberger hatte die Waffenstillstandsvereinbarung drei Jahre zuvor in jenem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne unterzeichnet und damit, so sahen es die Rechten, den völlig unnötigen Untergang des deutschen Heeres besiegelt. Den tapfer kämpfenden Soldaten, so ging die Legende, den Dolch in den Rücken gerammt. Und als es dann Erzberger als Finanzminister wagte, die gewaltigen Schulden, die das Reich zu begleichen hatte, nach einem Krieg, den es begonnen und verloren hatte, einigermaßen gerecht sozial zu verteilen, vervielfachte sich die ungeheure Wut gegen ihn noch einmal. Nicht die einfachen Leute, die Handwerker, die Bauern, die kleinen Angestellten sollten diesen Krieg mehr oder weniger alleine bezahlen, sondern auch die Wohlhabenden sollten ihren Anteil leisten. So wollte es Erzberger. Statt 4% Einkommenssteuer verlangte Erzberger nun 60% von den Reichen und fast Reichen. Das war politischer Selbstmord. Auf Raten zwar, aber tödlich trotzdem. Es half Erzberger nicht wirklich, dass er ein katholischer Patriot war, durch und durch. Ein Mann, der einen Krieg, der sich allmählich als ungewinnbar gezeigt hatte, nicht für Ehre und Vaterland mit dem Blut von immer neuen Soldaten weiterschmieren wollte. Einer, der nicht auf stur schaltete, auf immer weiter so. Das trug ihm bei den Nationalisten den Ruf ein, wendig, glatt und ölig zu sein. Dabei war er im Grunde mutig. Mutiger jedenfalls als der oberste Militär seines Landes, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Weil jener sich davor drückte, den Waffenstillstandsvertrag im Eisenbahnwaggon zu unterzeichnen, schickte er Erzberger vor. Und Erzberger übernahm den Job. Seitdem hatte die Rechte einen der Hauptschuldigen für die deutsche Niederlage identifiziert. Mit einer Hetze, wie sie bis dahin für Einzelpersonen im Deutschen Reich nicht bekannt war, wurde er nun verfolgt. Sein schlimmster und beharrlichster Feind hieß Karl Helferich. Als Staatssekretär des Reichsschatzamtes und Vizekanzler hatte Helferich die Finanzierung des Ersten Weltkriegs durch Anleihen organisiert und eine Besteuerung der Kriegsgewinne verschleppt. Helferich, ein kleingewachsener Fabrikantensohn aus der Provinz, wollte ganz nach oben. Unterwürfig gegen die Mächtigen, pickelhaubenhart gegen die nicht so Mächtigen, war er bereit, einen Weg einzuschlagen, der mit Schmutz und Blut gepflastert war. Er kam einigermaßen voran. Aber selbst seine Hochzeit mit der Tochter des Großindustriellen Georg von Siemens ließ Helferich keinen Deut milder oder gar großzügiger werden. Im Gegenteil. Diese Ehe bestärkte ihn in seiner Lebensrolle, der Einpeitscher des stockreaktionären Geldes zu sein. Während des Krieges war Helferich sogar Vizekanzler gewesen. Mit Erzberger hatte Helferich seine erste große Zielscheibe gefunden. Erzberger hatte Helferich früher finanzielle Unregelmäßigkeiten nachgewiesen und ihn zum Rücktritt als Staatssekretär gezwungen. Unermüdlich verfolgte er nun als Abgeordneter der nach dem Krieg gegründeten Deutschnationalen Volkspartei Erzberger mit Beschimpfungen. Novemberverbrecher, Reichsverderber, Landesverräter. Was diesen nur noch mehr reizte. Er wollte den Showdown, und deshalb veröffentlichte er ein Pamphlet unter dem Titel »Fort mit Erzberger«, das er hunderttausendfach drucken ließ. Unter anderem behauptete Helfrich darin, Erzberger sei kein Mann, sondern ein Feigling. Einer, der auf alle Anschuldigungen trotz schärfster Herausforderungen nicht klagt, sondern kneift und nach Art bedrohter Tintenfische das Wasser trübt, um zu entwischen. Helfrich hasste Erzberger politisch, aber auch persönlich. Nachdem Erzberger ihn am Rednerpult der Nationalversammlung als den leichtfertigsten aller Finanzminister kritisiert hatte und ihn außerdem um den Posten des Vizekanzlers gebracht hatte. Helfferichs Kriegsanleihen, nebst Niedrigsteuern für Kriegsgewinner, waren die toxischen Papiere ihrer Zeit. Schrott, für den es kein Geld mehr gab und der sich zu Giftmüll wandelte, je schlechter die wirtschaftliche Lage wurde. Das vermögende Bürgertum sah sich um seine Ersparnisse gebracht. Mit Verneblern, Eintrübern, möglicherweise sogar Tintenfischen, kannte sich Helfferich auch deshalb so gut aus, weil er selbst die Verarmung seiner Wähler mit dem weit verbreiteten nationalistischen Gebrüll betrieben hatte und nun von seiner Verantwortung für diese Katastrophe ablenken musste. Also fort mit Erzberger, dem Volksverräter. Das Verrückte war, als Erzberger es wagte, gegen die Lügen in diesem Pamphlet gerichtlich vorzugehen, stand er auf einmal selbst am Pranger. Es war tödlicher Hass, den er da auf sich zog. Und dieser entlud sich an einem Seiteneingang eines Berliner Gerichtsgebäudes am 28. Januar 1920. Ein 20-jähriger Fähnrich namens Oldwig von Hirschfeld feuerte zweimal auf Erzberger. Eine Kugel durchschlug die Schulter des Ministers und blieb in der Lunge stecken. Erzberger kam knapp mit dem Leben davon. Aber wenn er, das Opfer, nun auch noch Gerechtigkeit durch die Gerichte erwartete, dann war er ziemlich schlecht beraten. Die deutschnational geprägte Justiz der Reichshauptstadt hatte für einen wie ihn wenig bis nichts übrig. Wie hohn mussten sich die Urteile gegen Helfferich und von Hirschfeld lesen. Es waren keine Schuldsprüche. Es waren Bestätigungen der Hetze und Vorurteile gegen Erzberger. Helfferich kam mit einer Geldstrafe von 300 Mark davon. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Erzberger während seiner politischen Karriere nicht wohl anständig verhalten habe, politische und finanzielle Interessen vermischt und sogar unter Eid gelogen habe. Fast noch nachsichtiger zeigte sich die Justiz im Prozess gegen den beinahe Mörder Hirschfeld. Er wurde mit einer Strafe von 18 Monaten und einer Urteilsbegründung, die ihm ideale Gesinnung bestätigte, quasi geadelt. Auch sonst las sich das Urteil wie ein Belobigungsschreiben. Verschiedenste Kreise hätten die Tat des Angeklagten gebilligt und ihn beglückwünscht. Kein Zweifel, dass dies nur die allerbesten Kreise waren und es war ja eigentlich gar kein Attentat mit Mordabsicht, und wenn, nur ein bisschen Mord, und das ja eigentlich auch nicht, sondern eine Art mit der Schusswaffe verordnete Karenzzeit. Der Angeklagte, so das Gericht, habe den Minister nur mit der Schusswaffe auf Monate arbeitsunfähig und damit vorerst unschädlich machen wollen. Na dann. Jedes dieser beiden Urteile war eine gerichtliche Verhöhnung des Opfers. Zusammengenommen waren sie für Erzberger ein Totalschaden, der in der jungen Republik üble Spuren hinterließ. Reaktionäre Justiz und Politik gestalteten einen Gerichtssaal zu einer Bühne um, auf der ein demokratisch gewählter Politiker verleumdet und beleidigt wurde. Dazu verhöhnt in einer Sprache, die neu war in ihrer Verrohung und Brutalität. Aber statt Einspruch zu rufen, ließ das Gericht gewähren und feuerte die Angelegenheit noch an. Statt Common Sense, Verantwortung und einen gewissen Schutz für einen demokratischen Politiker auszuüben, stellte sich das Gericht pöbelnd und unmissverständlich an die Seite Helfferichs und setzte so ein Zeichen, das sich in die DNA der Weimarer Republik einpflanzen sollte. Politiker, die die Demokratie vertreten, sind unlautere Gesellen, die man, wie das Gericht in seiner Urteilsbekundung gegen den Attentäter von Hirschfeld schrieb, unschädlich machen darf. Notfalls mit Hilfe der Waffe. Als eine Art Notwehr gegen diesen ganzen demokratischen Schmutz. Erzberger, dem doppelten Opfer, blieb nichts übrig, als sein Rücktrittsgesuch als Finanzminister und Vizekanzler einzureichen. Preußische Gerichte hatten bestätigt, dass er nicht mehr war als ein korrupter Politiker, Lügner und Meineidiger. Ein Demokrat, das allerletzte. Es waren schwere Wunden, die Erzberger davongetragen hatte im Frühjahr 1920. Und jetzt, gut 1,5 Jahre später, laborierte er immer noch an ihnen. Auch deshalb der lange Kuraufenthalt in seiner schwäbischen Heimat. Deshalb die Wanderungen, die Ruhe, die tägliche Meditation in den Gottesdiensten. Erzberger wollte sich erholen, um zurückzukommen. Er war ohne Zweifel ein politischer Junkie, nur dass sein Getriebensein dem Wunsch entsprang, seinem Land und den Menschen zu dienen, nicht wie sein Erzfeind Helfferich sich selbst und jener gesellschaftlichen Belletage, in der dieser sich vorgenommen hatte, standesgemäß zu residieren, koste es, was es wolle. In einem Umkehrschluss von Clausewitz, dem großen preußischen Militärtheoretiker, könnte man sagen, dass für Helfferich Politik die Fortsetzung des Krieges mit tödlichen Mitteln war. Erzberger ahnte das. Er hatte zu seiner Tochter nach dem Ende der beiden Prozesse gesagt, die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen. Aber er fand, dass mehr auf dem Spiel stand als sein eigenes Leben. Es ging tatsächlich um ziemlich viel. Sogar Ferdinand Foch, Marschall Frankreichs im Ersten Weltkrieg, hatte über den Friedensvertrag von Versailles gesagt, das ist kein Frieden, es ist Waffenstillstand auf 30 Jahren. Es ging also um Krieg und Frieden, nichts weniger. Um einen Waffenstillstand mit Restlaufzeit. Damit diese Restlaufzeit andauerte und nicht im Zeitraffer ablief, wollte Erzberger zurück in die Politik. Dazu plante er, beim Katholikentag in Frankfurt Ende August eine Rede zu halten. Dann sollte es weitergehen in die Reichshauptstadt Berlin. Auf einer Wanderung hinauf zum Kniebis wollte Erzberger mit einem Kollegen, dem Zentrumsabgeordneten Karl Dietz, die kommende Woche noch einmal besprechen. Nach dem Besuch der Morgenmesse gingen die beiden Männer los. So wie Erzberger angezogen war für diese Tour, hätte er sich auch zu einem Spaziergang unter den Linden aufmachen können. Freizeit, das kannte er eigentlich nicht. Freizeitkleidung schon gar nicht. Also trug er seine Zivilistenuniform, einen schwarzen Gehrock, eine dunkle Hose, einen schwarzen Hut und eine Weste, in der seine silberne Taschenuhr steckte. Die beiden Männer gingen langsam. Dazu machte ihnen die aufkommende Hitze zu schaffen. Sie versuchten, sich im Schatten der hochaufragenden Bäume zu halten. Zwei Männer überholten sie. Das war nichts Besonderes. Schließlich schienen diese Männer halb so alt wie sie zu sein, Mitte 20, sportlich getrimmt. Weiter bergauf. Berlin, Politik, der Vertrag von Versailles. Plötzlich kamen die beiden Männer, die sie gerade überholt hatten, zurück. In schnellem Schritt. Und diese jungen Männer steuerten direkt auf sie zu. Einer dieser jungen Männer sah energisch und zupackend aus. Der andere hatte einen etwas zurückhaltenden Blick. Schon hielten die beiden jungen Männer Pistolen in den Händen. Der Energische feuerte zweimal auf Erzberger und rief dem Kollegen zu, »So schieß doch, so schieß doch!« Daraufhin zielte der auf Dietz. Dietz stürzte zu Boden, getroffen in Oberarm und Brust. Erzberger, schwer verletzt, rannte um sein Leben. Auch von Hirschfeld hatte ihn damals mit 2 Schuss bedacht, vor 1,5 Jahren in diesem Berliner Gericht. Man konnte so etwas überleben, mit viel Glück. Erzberger rannte in den Wald, aber der Attentäter ließ sich nicht abschütteln. Erzberger rutschte panisch einen steilen Hang hinab, aber der mit dem zurückhaltenden Blick stand ruhig über ihm und nahm Maß. Fast andächtig feuerte dieser einen Schuss nach dem anderen ab. Die Kugeln verschwanden in Erzbergers massigem Körper. Der Finanzminister AD lag auf dem Waldboden und rührte sich nicht mehr. Trotzdem trat der junge Mann ein paar Schritte heran und schoss dem Reglosen noch mehrere Kugeln in den Kopf. Diesmal sollte Erzberger nicht davonkommen wie in Berlin. Die jungen Männer wollten ihre Sache perfekt machen. Erzberger tot. 100%ig. Die Leiche, die nachmittags um 3 Uhr von Polizisten gefunden wurde, sah bestialisch zugerichtet aus. Seine silberne Taschenuhr war während des kaltblütig geplanten Mordes stehen geblieben. 11:05 Uhr. Blutüberströmt hatte sich der Freund und Kollege des Toten, der Abgeordnete Dietz, vorher in das friedliche Bad Griesbach geschleppt. Als Dietz vor seiner Pensionswirtin stand, fragte diese, »Ja, um Gottes Willen, Herr Dietz, was ist denn mit Ihnen passiert?« »Ich war mit Erzberger spazieren, und Erzberger ist erschossen worden«, stieß Dietz hervor. Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen?« entgegnete ihm die Wirtin. Sie waren eben durch nichts aus der Ruhe zu bringen, die guten Menschen von Bad Griesbach, schon gar nicht durch einen Mord an einem der wichtigsten demokratischen Politiker ihres Landes, an ihrem Hausberg, dem Kniebis. Wie kann man auch mit Erzberger spazieren gehen? Die beiden Mörder bestiegen nach der Tat erst einmal den Kamm des Kniebis und kehrten nach langem Marsch in den Hirschen zurück, wo sie einen Kaffee tranken. Unbehelligt, ganz gemütlich, in der zuversichtlichen Gelassenheit, dass mit dem Mord nun der aufreibendste Teil ihrer Arbeit hinter ihnen liege und jetzt nichts wirklich Schlimmes mehr passieren könne. Die wirkliche Verantwortung, fanden sie, hatten ja andere. Sie selbst hatten ja nur einen Befehl ausgeführt, erfolgreich ausgeführt. Und der Befehl hatte gelautet, gemäß der in der Leitung stattgefundenen Auslosung wurden Sie, Heinrich Schulze, und Sie, Heinrich Tillesen, dazu bestimmt, den Finanzminister A.D. Erzberger zu beseitigen. Die Art der Ausführung bleibt Ihnen überlassen. Vollzugsmeldung ist nicht zu erstatten. Brüder, ihr könnt der Unterstützung im Fall einer Entdeckung gewiss sein. Also erst einmal Kaffeechen. Man war schließlich im Schwarzwald und hatte schon gearbeitet und sich ein Päuschen verdient. Erst 5 Stunden nach dem Anschlag, also gegen 16 Uhr nachmittags, kehrten die beiden jungen Männer in den Gasthof des Nachbarorts Oppenau zurück, wo sie seit Tagen unter den Namen Riese und Bergen logierten. Seelenruhig holten sie ihre 3 Koffer aus den Zimmern und ließen sich zum Bahnhof bringen, wo sie den Zug Richtung Offenburg bestiegen. Nette junge Männer, dieser Riese und der Bergen. Studenten wahrscheinlich, akkurates Auftreten. Wenn das die Zukunft des Landes war, gab es Hoffnung. War Deutschland nicht ganz verloren. Erst um 15 Uhr, also 3,5 Stunden, nachdem der Begleiter Erzbergers, Karl Dietz, in seinem Blut zusammengebrochen war, löste die Polizei in Bad Griesbach Alarm aus. Gemächlich schleppte sich die Fahndung weiter nach Oppenau, wo auch der guten Ordnung halber in den Zimmern dieser gediegenen Studenten Bergen und Riese nachgesehen wurde. Nichts. Komisch waren nur die vielen Schnipsel von eilig zerrissenem Papier, die jemand zum Fenster hinausgeworfen hatte. Papier, Briefe und Umschläge. Solche Sachen. Immer wieder darauf geschrieben die Namen Schulz und Tillesen. Hatten Riese und Bergen diese Schweinerei angerichtet? Anscheinend hatten diese 2 Männer doch etwas zu verbergen. Nur gut, dass sie beim Zerreißen des Papiers sich ihrer postmörderischen Erleichterung hingegeben und nicht wirklich gründlich gearbeitet hatten. Lessen und Max stand auf einem Briefstück. Bald gab es auch eine Hausnummer, als Wohnort die Stadt München und die vollen Namen der Männer. Der Energische, das war Heinrich Tillesen, geboren am 27. November 1894 in Köln. Der mit dem zurückhaltenden Blick hieß eigentlich Heinrich Schulz, geboren am 21. Juli 1893 in Saalfeld. Beide wohnhaft Maximilianstraße 33, München. Dort waren sie polizeilich gemeldet. Das Problem war nur, dass die Polizei die beiden dort nicht antraf, denn sie waren auf der Flucht. Vorher hatten sie noch einen Verbindungsmann in München getroffen, wieder zum Kaffeetrinken, dieses Mal im Englischen Garten. Jenen Mann, der ihnen den Befehl wie einen Lottogewinn Wochen zuvor übergeben hatte. Gemäß der Auslosung, hatte es ja geheißen, wurden sie bestimmt, Erzberger zu beseitigen. Der Mann, der den Brief überreicht hatte, hieß Manfred von Killinger. Er hasste den Frieden und die den Deutschen von den Siegermächten aufgezwungene Demokratie gleichermaßen, und zu deren Bekämpfung war ihm jedes Mittel recht. Solange es nur gewalttätig, am besten tödlich war. Während der Münchner Räterepublik und beim Kapp-Putsch ein Jahr zuvor in Berlin hatte Killinger als einer der Kommandeure der Freikorps-Truppe Brigade Erhard seine Männer angehalten, keine Gefangenen zu machen und dabei mit der Munition sparsam umzugehen. »Den Schädel einschlagen«, forderte Killinger gerne in blutrünstiger Sprache. »Mäßigung ist Dummheit, nein, ein Verbrechen am eigenen Volk und Staat.« Dumm waren für ihn jene, die Gewissensbisse bekamen beim Liquidieren von Linken und anderen Kräften, die Killinger als Todfeinde betrachtete. Todfeinde, die vernichtet werden mussten, um jeden Preis. Keine Gnade, keine zweite Chance. Aber nun, nach der Niederschlagung der Räterepublik von München und dem misslungenen Putsch von Berlin, drohte die verhasste Demokratie von Weimar sich zu stabilisieren. Und genau das konnten und wollten Männer wie Killinger, Tillissen und Schulz auf keinen Fall zulassen. Aus diesem Grund verlegten sie sich jetzt auf politischen Terrorismus, auf die möglichst spektakuläre Auslöschung hoher Repräsentanten der Weimarer Demokratie, auf Leistungsträger wie Matthias Erzberger. Mit Papieren, die vom Münchner Polizeipräsidenten persönlich kamen, konnten Tillissen und Schulz sich erst nach Österreich, dann nach Ungarn absetzen. Nicht gehetzt, eher im Tempo einer Vergnügungsfahrt mit anerkennenden Schulterklopfern. Wir wurden, wenn ich mich so ausdrücken darf, von einer Hand in die andere weitergereicht. Es hatte sehr viele Leute gegeben, die Erzberger nicht leiden konnten und sich gewissermaßen einen Sport daraus machten, uns weiterzuhelfen, würde Tillissen später über diese schöne Zeit sagen. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, die Brigade Erhard werden wir genannt. Wenn Männer wie Killinger, Tillissen und Schulz tranken oder in Reih und Glied marschierten, wenn sie also gut drauf waren, feierten sie ihre ausgelassene Laune und schulterklopfende Fröhlichkeit gerne mit einem schönen Lied auf den Lippen. Kamerad, reich mir die Hände, fest wollen wir zusammenstehen. Man mag uns auch bekämpfen, der Geist soll niemals verwehen. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, die Brigade Erhard werden wir genannt. Die Brigade Erhard schlägt alles kurz und klein. Wehe dir, du Arbeiterschwein. Wer war dieser Erhard? Wer war dieser Anführer, dessen Ausstrahlung so groß war, dass sich ihm, nachdem der große Krieg beendet war, junge Männer zu Hunderten unterwarfen, damit Erhard mit Blut, Kampf und Disziplin Ordnung und Sinn in ihr junges Leben brachte? Ein Leben, das 4 Jahre lang Mörsergranaten, Giftgas und Maschinengewehrfeuer überstanden hatte. Eine elende, industriell anmutende Massenschlechterei entlang schlammiger Schützengraben und Erde voller Stacheldraht. Ein Weltuntergang mitten in Europa, der 10 Millionen Männer den sofortigen Tod gebracht und 21 Millionen mit Verletzungen gestraft hatte, die sie zum Teil brutal behinderten oder entstellten für den Rest ihrer Tage. Die Überlebenden dieser von hohen Männern in weißen Handschuhen inszenierten 4-Jahres-Apokalypse hätten versuchen können, in ein ziviles Leben zurückzukehren, im Berufsleben Fuß zu fassen, so schwer das in dem da niederliegenden Land auch war. Aber sie wollten nichts vom Aufbau und Frieden wissen. Stattdessen weiter Waffen ölen, Waffen anlegen, Waffen abfeuern, jubeln, wenn das eigene Geschoss einem vermeintlichen Feind das Gehirn aus dem Kopf spritzen ließ. Viele von ihnen hatten auch keine anderen Qualifikationen. Der Krieg war für sie ihre erste und einzige Erfahrung nach der Schule gewesen. Der Blutrausch war Programm. So tief und voller Überzeugung, dass die ungehemmte Freude am Töten ideologisch anders eingestellter Landsleute sogar in Briefen nach Hause festgehalten wurde. »Pardon gibt es überhaupt nicht. Selbst die Verwundeten erschießen wir noch«, schrieb ein durch die Gewalttätigkeit seines Freikorps aufgeputschter. »Alles, was uns in die Hände kommt, wird mit dem Gewehrkolben zuerst abgefertigt und dann noch eine Kugel.« Es half natürlich, wenn die hohe Priester solcher Real-Life-Splatter-Orgien aussahen wie Gestalten, die auch anders konnten. Wie Männer, die, wenn sich Kerzenlicht in teuren Kristallgläsern bricht, formvollendet die Hand einer Dame küssen konnten. Wenn sie auch die Drecksarbeit für die besseren Kreise zu erledigen hatten, so war es doch gern gesehen, dass die Blutsöldner in den Privatgemächern der Macht eine gewisse Etikette zu befolgen wussten und die schwarzen Reitstiefel, mit denen sie eben noch die Köpfe der politischen Gegner zertreten hatten, nun makellos poliert waren. Kapitän Hermann Erhard war auch in dieser Disziplin eine Klasse für sich. Seine braunen Augen ruhten in einem Gesicht, das Entschlossenheit verriet und eine geradlinige Fügsamkeit für den Kaiser. Kinn und Oberlippenbart akkurat gestutzt, herausgeputzt in makelloser Uniform, die Mütze mit goldener Kokarde, Eichenlaub und Kaiserkrone wie ein wertvolles Schmuckstück auf dem Kopf platziert. In Treue fest, wie es damals hieß. Er beherrschte seinen Part als Gentleman, aber auf dem Feld konnte er zur Bestie werden. Seine enorme Gewalttätigkeit war Teil seines Charakters von Anfang an. Gewalt, lernte er, ist das Fundament eines stattlichen, respektgebietenden Lebens. Wer sein Kind lieb hat, züchtigt es, ließ er den Schriftsteller Friedrich Frexa in der Biografie Captain Erhard von 1924 schreiben. Weil er seine Ehre in der badischen Provinz von einem Lehrer besudelt sah, schaltete Erhard auf Rot. Da konnte ich nicht anders. Ich sprang auf, gab dem Ordinarius eine Ohrfeige, dass ihm der Kneifer von der Nase sprang, und verließ stolz das Klassenzimmer, resümierte Erhard voller Genugtuung in seiner Biografie. Bei einem solch frühen Überzeugungstäter bot es sich an, seine Freude an der Gewalt zum Beruf zu machen. Sein Vater, ein Pastor, schickte Erhard daraufhin zur Marine, wo er als Seekadett eine eisenharte 3,5-jährige Ausbildung im Getretenwerden und Treten absolvierte. Die erste Belobigung im Feld holte er sich Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, einem öden, staubigen Fleck Erde, ein Überbleibsel des imperialistischen Wettrennens. Niemand in Europa hatte sich besonders für diese staubige Steppe ohne nennenswerte Bodenschätze interessiert, bis die Deutschen zu spät kommen, mit Brutalität und Torschlusspanik das anmeldeten, was sie unseren Platz an der Sonne nannten. Sie bekamen ihn, weil niemand ihn wollte. Weil die Sonne wirklich unbarmherzig brannte. Und weil Deutschsein damals auch hieß, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun, waren sie zu eitel und zu beschränkt, ihren Fehlgriff einzusehen. Statt den Fehlgriff Deutsch-Südwestafrika einfach abzuschreiben, versuchten sie, diese Steinwüste zu kolonisieren. Und als die Bewohner sich nicht mit Freude dem deutschen Wesen, an dem die Besatzer die Welt und Afrika genesen lassen wollten, fügten, beschlossen die Deutschen, die Bewohner auszurotten. Die große sittliche Idee des Krieges für den Mann besteht darum nicht darin, dass er tötet, sondern darin, dass er für sein Volk sterben kann, hatte Erhard auf der Kadettenschule gelernt. Nun gut, aber töten war in jedem Fall besser als sterben. Und töten ohne große Gefahr für sich selbst konnte man diese Gegner, die oft nur mit Speeren und rostigen Gewehren bewaffnet waren. Es konnte Erhard gar nicht schnell genug gehen, nach Deutsch-Südwest zu kommen. Wie ein elektrischer Schlag habe ihn diese Chance getroffen, endlich in den Krieg ziehen zu dürfen. Die Auslöschung dieser Bewohner, der Herero und der Nama, gilt heute als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Als die Herero mit ihren kärglichen Rinderherden in die wasserlose Omaheke-Wüste flüchteten, ließ Oberbefehlshaber Lothar von Trotha den Landstrich abriegeln und gab Befehl, die Herero-Familien samt ihrem Vieh verdursten zu lassen. »Das ganze Volk der Hereros wurde in den Dursttod getrieben«, erzählte Erhard stolz und kalt. »Als wir nachstießen, fanden wir neben den verendeten Rindern nur tote, halb verdurstete Weiber und Kinder.« Wer noch atmete, so befahl es von Trotha, sollte sofort erschossen werden. Volle Deckung für seinen grausamen Plan erhielt von Trotha vom Chef des Generalstabs, Alfred Graf von Schlieffen, jenem verkniffenen Technokraten, der mit seinem Plan zur Hochgeschwindigkeitsüberrennung Frankreichs später ein wichtiger Architekt des Ersten Weltkriegs werden sollte. Aber vor den Franzosen waren die Herero dran. Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch die Vernichtung einer Partei abzuschließen, befand von Schlieffen. Von der steinigen Erde getilgt wurden also mit kaiserlicher Billigung ungefähr 60.000 schmächtige Steppenbewohner, samt Frauen und Kindern. Erhards direkter Vorgesetzter, der Kommandeur Ludwig Gustav Adolf von Estorff, berichtete: »Die Herero flohen nun weiter vor uns ins Sandfeld. Immer wiederholte sich das schreckliche Schauspiel. Mit fieberhafter Eile hatten die Männer daran gearbeitet, Brunnen zu erschließen. Aber das Wasser ward immer spärlicher, die Wasserstellen seltener. Sie flohen von einer zur anderen und verloren fast alles Vieh und sehr viele Menschen. Das Volk schrumpfte auf spärliche Reste zusammen.« Wie ein Gott aus Deutschland hatte Erhard gelernt, fremdes, undeutsches Leben massenhaft auszulöschen. Menschen zu töten in großer Stückzahl blieb auch seine Spezialität im Ersten Weltkrieg, wo es der Mann mit den starren braunen Augen zum Chef der 9. Torpedobootflottille schaffte. Er befahl diese wendigen, nachtschwarz gestrichenen Torpedoträger, die sich nah an große Schiffe heranschlichen, um sie zu versenken. Für diesen Meister des Tötens, der sich daran gewöhnt hatte, dass die Verlierer die anderen sind, die Nicht-Deutschen, wurde das Ende des Ersten Weltkriegs zu einem Trauma. Das war nicht vorgesehen gewesen. Das durfte es nicht geben. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Eine deutsche Niederlage? Da konnte nur ein Betrug gigantischer Natur dahinter stehen. Denn nicht weniger als ein Naturgesetz war es für die Männer vom Schlage Erhards, dass die Deutschen triumphieren und die Nichtdeutschen im Konfliktfall dahinwelken, wie die Herero auf den heißen, wasserlosen Steinen der afrikanischen Wüste. Die Steigerung dieser Demütigung, dieses deutschen Vorrechts auf das Zerstören von Leben, diese Steigerung des ungerechten Irrsinns trug den Namen Scapa Flow. Scapa Flow ist eine Bucht nördlich von Schottland. Die umliegenden Orkney-Inseln schützen diesen Naturhafen, eine Art großer See mitten im sturmdurchtosten Nordmeer. Die Royal Navy hatte Scapa Flow im Ersten Weltkrieg als Hauptstützpunkt ihrer Flotte genutzt. Als der Krieg für die Deutschen verloren war und sie im November 1918 mit England und Frankreich einen Waffenstillstand unterzeichneten, sah diese Waffenruhe unter anderem vor, dass die Deutschen die meisten ihrer modernen Kriegsschiffe an die Briten abzutreten hatten. Die deutsche Flotte. Diese grau-eiserne Germanenfestung auf dem Wasser. Das todbringende Werkzeug, mit dem Deutschland den Sprung ganz nach oben zur Weltmacht schaffen wollte. Endlich das perfide Albion, wie man die Briten im Reich nannte, in die Schranken weisen. Dieses ehrlose Gesindel aus Krämern und Händlerseelen, den Abstand, den kaltblütige Geschäftstüchtigkeit und Pragmatismus hergestellt hatten, einebnen durch teutonische Gewalt. Nicht länger sollte es heißen, Britannia rules the waves. Diese Deutschen wollten die Wellen der Welt regieren. Deshalb hatte Kaiser Wilhelm II. Jenes gigantische Flottenbauprogramm in Gang gesetzt, das eine weitere jener Zündschnüre war, die zum Ersten Weltkrieg geführt hatten. Und jetzt, nach der Niederlage, sollte man jenes gewaltige Versprechen, endlich die Nummer eins auf dem Planeten zu werden, in britische Gefangenschaft überführen? Den Stolz deutscher Gesangsvereins und Stammtischhysterie parken im grauen Wasser, beglotzt nur von ein paar Schafen und zurückgebliebenen Inselbewohnern, die sich die Einöde mit schwarzgebranntem Whisky schön tranken. Genau so war es. Erhard bekam den Befehl, selbst sein Schiff nach Scapa Flow zu bringen. Zuerst wollte er nicht. Nur ein Telefonat mit dem Reichswehrminister Gustav Noske überzeugte ihn schließlich, sich in Richtung Orkney-Inseln aufzumachen. Er bereute es sofort. »Befehl ist Befehl und muss ausgeführt werden«, sagte sich Erhard. »Die kaiserliche Offizierserziehung, der preußische Gehorsam, saß noch zu tief in den Knochen«, erklärte er später reumütig seine Fügsamkeit. Einmal in Scapa Flow angekommen, wurde es nicht besser. »Was sollte aus Deutschland werden? Die Frage quälte mich. Sie machte mich krank, aber ich sah nichts Greifbares.« »Zeitungen erhielten wir nicht, wir waren abgeschlossen, dem Stumpfsinn überlassen«, beschrieb Erhard seine Frustration. Schließlich wurde er frühzeitig nach Deutschland abkommandiert, noch einmal zusätzlich von den Briten gedemütigt, weil er sein Gepäck selbst schulternd über eine Strickleiter auf einen simplen Transportdampfer klettern musste, jenes Verkehrsmittel, das ihn heim nach Deutschland bringen sollte. Jenem Deutschland, in dem es immer mehr so aussah, als ob die Regierung jenen demütigenden Friedensvertrag von Versailles unterschreiben würde. Eine Gebrauchsanleitung für weitere Demütigungen. Die vermeintliche Weltmacht sollte militärisch und wirtschaftlich auf Zwergenniveau heruntergedimmt werden. Und vor allem der militärische Abschnitt im Vertrag von Versailles ließ den angesehensten Teil dieser kriegerischen Nation, die Armee, erschauern. Das Heer auf 100.000 Mann beschränkt, dazu eine Verbotsliste, die lang und sensationell erniedrigend war. Keine Luftwaffe, keine Panzer, keine U-Boote, keine chemischen Kampfstoffe, keine schwere Artillerie, kein Generalstab, keine allgemeine Wehrpflicht. Kein verantwortlicher Deutscher dürfe solch einen Vertrag unterschreiben, fanden viele, ohne eine Alternative benennen zu können. Allen voran Kapitän Hermann Erhard. Lieber wollte er weiterkämpfen, einen neuen Krieg. Lieber sterben auf dem vermeintlichen Feld der Ehre, als einen solchen Vertrag zu unterzeichnen, der davon kündete, Männern wie ihm all das zu nehmen, was für sie das Leben süß machte. Nachdem rund 4000 deutsche Marinesoldaten ein gutes halbes Jahr in der zugigen Einöde von Scapa Flow auf ihren Schiffen in einer Art Geiselhaft gehaust hatten, kam mit der Übermittlung des Versailler Vertrags im Mai 1919 eine Art Flottendämmerung. Im Artikel 184 hieß es: Mit Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages verliert Deutschland das Eigentum an allen deutschen Überwasserkriegsschiffen, die sich außerhalb der deutschen Häfen befinden. Deutschland verzichtet auf alle Rechte an den genannten Schiffen. Der Oberbefehlshaber der Deutschen in Scapa Flow, ein melancholisch dreinblickender Befehlsfetischist und Admiral namens Ludwig von Reuter, stellte folgende Kausalkette auf. Erstens, die Regierung wird diesen unmöglichen Vertrag niemals unterzeichnen. Zweitens, der Krieg wird wieder aufflammen. Drittens, die Briten werden die deutschen Schiffe beschlagnahmen und dann gegen das Reich richten. Aus diesem Grund gab er am Tag, als das Ultimatum zur Unterzeichnung des Vertrags auslief, dem 21. Juni, folgenden Befehl. Paragraph 11. Bestätigen. Diese drei Worte bedeuteten, die Besatzungen sollten die Ventile ihrer Schiffe öffnen und ihre Boote versenken. 52 Kampfschiffe soffen ab. Grotesk. Ein unfreiwilliger deutscher Slapstick unter Augenzeugenschaft von ein paar Schafen und ein paar Schotten, die gedacht haben mögen, der Whiskygenuss bei Tageslicht könnte sie nun doch allmählich in ein kritisches Gesundheitsstadium führen. Aber es war nicht der gute Stoff von Highland Park. Es war deutscher Wahn in Reinkultur. Ein Vorspiel zu jenem bizarren Finale, das 26 Jahre später in Berlin-Mitte im Bunker des sogenannten Führers seinen Höhepunkt finden sollte. Zerstören. Alles. Damit nichts, aber auch gar nichts dem Feind in die Hände fällt. Männer wie Erhard bejubelten die bizarre Selbstversenkung. Der Kapitän feierte sie wie den ersten Akt einer großen deutschen Selbstreinigung. Die Tat fegte den Schmutz weg, den die Revolution dem deutschen Seemannsstande angehängt hatte. Mir wurde das Herz weit. Ich sah das Auge jedes meiner Leute kühner leuchten. Ich hörte sie singen an diesem Tage, »O Deutschland, hoch in Ehren!« Erhards Krieg nach dem Krieg. Erhard hatte die neuen Zeiten in Deutschland gehasst, von Anfang an, zumal die Aufstände als Matrosenaufstände der kaiserlichen Hochseeflotte begonnen hatten, mitten in seiner Welt des Gehorsams, der Unterordnung und der Pflicht. Die Arbeiter- und Soldatenräte waren für ihn Gesindel, schon deren Anblick verursachte bei ihm ein Gefühl von Übelkeit. Die vermeintliche Anmaßung dieser Leute, ihre Präsenz in einem Deutschland ohne Glanz, Zucht und Kaiser, war für ihn eine Krankheit, die immer weiter um sich griff und alles zu verschlingen drohte. Eine Seuche. Entschlossenheit war wichtig, Härte und Schneidigkeit. Man musste am besten so vorgehen wie Erhard auf der Rückfahrt von Scapa Flow, noch vor der Selbstversenkung der dortigen Kriegsschiffe. Beim Anblick eines unheimlich aussehenden Minensperrgürtels hatte die revolutionär gesinnte Besatzung des Transportschiffs, das die entwaffneten Marinesoldaten zurück nach Wilhelmshaven bringen sollte, die Weiterfahrt verweigert. Eine Haltung, die man als eigenverantwortliche Besonnenheit, aber auch als Meuterei deuten konnte. Für Erhard war es ehrlose Feigheit, gepaart mit unsoldatischem Auflehnungsgeist. Er riss das Kommando des Bootes an sich, ließ, wie er später selbst stolz erzählte, die vermeintlichen Meuterer durch seine Leute in die Schranken weisen und steuerte das Schiff sicher an seinen Bestimmungsort Wilhelmshaven, den nach Kiel zweitgrößten Flottenstützpunkt des Reichs. Wer faul und schlapp war, konnte leicht ein Rosteisen im Genick besehen oder vielmehr nicht mehr besehen, rühmte ein junger Offizier Erhards Regiment während der Überfahrt. Die alten Tugenden, sie zählten noch. Und das Gesindel, angespült von den finsteren Tiefen des Sozialismus und des Judentums, konnte niedergekämpft werden, weil, so die Überzeugung Erhards, schon deren Kern faul war. Aber Deutschland war größer als ein Schiff, auf dem Erhard das Kommando kurzerhand an sich reißen konnte. Deshalb musste er warten. In Wilhelmshaven, wo Erhard nach dem Abliefern seines Torpedoboots in Scapa Flow weiter stationiert war, hatte die Revolution schnell Erfolge gehabt und neue Verhältnisse geschaffen. Verhältnisse, die zusehends außer Kontrolle gerieten. Anfang November hatten Arbeiter- und Soldatenräte einen Freistaat Oldenburg ausgerufen. Das Land wurde dann aber nach den Reichstagswahlen vom 19. Januar von den sogenannten Mehrheitssozialisten der SPD und bürgerlichen Parteien regiert. Und die Revolutionäre der Novembertage begannen im Winter 1919 einen Rollback zu fürchten, den aus ihrer Sicht Noske und Ebert in Berlin bereits erfolgreich betrieben hatten. Also führten am 27. Januar in Wilhelmshaven dortige Linksradikale zusammen mit Bremer Gesinnungsgenossen einen erneuten Umsturz aus. Sie besetzten wichtige Gebäude der Stadt wie Post, Fernsprechamt und Bahnhof und entwendeten aus der Reichsbankfiliale 40.000 Reichsmark. Dazu erklärten sie Wilhelmshaven zur sozialistischen Räterepublik. Alle bestehenden Militärformationen sollten entwaffnet und aufgelöst werden. Stattdessen sollte eine Rote Garde entstehen. Scupper Flow war also noch nicht der Tiefpunkt gewesen, muss Erhard gedacht haben. Es ging noch schlimmer, viel schlimmer. Sein Deutschland war von der militärischen Niederlage derart am Boden zerstört, dass selbst weite Teile des konservativen Bürgertums den Glauben verloren, dass sich die Dinge noch einmal zum Guten würden wenden können. Derart rasant raste das Selbstverständnis ganzer Milieus in die Depression, dass viele nun ihre mit polierten Messingknöpfen bestückten Uniformen und Familienvermögen davonschwimmen sahen, und zwar für Jahrzehnte, wie der bekannte Publizist Paul Becker in der Deutschen Tageszeitung geschrieben hatte. Worte reichen nicht aus, der Empörung und dem Schmerz Ausdruck zu geben. Das Werk, das unsere Väter mit ihrem kostbaren Blut erkämpft, weggewischt durch Verrat aus den Reihen des eigenen Volkes. Das ist eine Schuld, die nie vergeben werden kann und nie vergeben wird. Das ist Verrat, nicht nur an der Monarchie und am Heere, sondern am deutschen Volk selber, das seine Folgen durch Jahrhunderte des Niedergangs und des Elends zu tragen haben wird. Und jetzt wagten die Verräter und die Umstürzler auch noch, Erhards Beruf, der nicht weniger als seine Bestimmung war, sein ganzer Stolz zu zertrümmern, abzuschaffen. Alle bestehenden Militärformationen sollten entwaffnet und aufgelöst werden, ersetzt durch eine Rote Garde nach dem Modell der gerade entstandenen bolschewistischen Sowjetunion. Mit als erstes hatten die Revolutionäre Erhards Weinkeller beschlagnahmt, angeblich für kranke Kameraden. Als sich Erhard im Polizeipräsidium wegen dieses vermeintlichen Übergriffs beschweren wollte, traf er auf das, was er das typische Revolutionsbild nannte. Heiser geschrieene, besoffene Kerls lagen in den Ecken, andere waren von dem Wichtigkeitswahnsinn besessen, brüllten und fuchtelten herum, einer spielte dem anderen Theater vor. Die Putschisten, ein selbsternanntes revolutionäres Komitee, verschanzten sich wenig später in der sogenannten Tausend-Mann-Kaserne, einem Relikt aus der guten alten Zeit des Kaisers, als Wilhelmshaven noch der zweitgrößte Marinestützpunkt des Reiches gewesen war. Die Bürger waren beunruhigt. Es kam zu Streikansätzen bei Post- und Bahnkräften. Man erwog, das revolutionäre Komitee durch die Sperrung von Licht und Wasser in der Kaserne zum Aufgeben zu zwingen. So konnte es nicht weitergehen, fand Erhard. Zusammen mit anderen Offizieren und Berufssoldaten überfiel er die Wachen des revolutionären Komitees an einer Werft, besorgte sich Waffen und Geschütze und setzte zum Sturm auf die in der Kaserne Verschanzten an. Es war eine vergleichsweise schnelle und wenig mühsame Operation. Bereits um 3 Uhr früh war der Widerstand der ungefähr 400 Besetzer überwunden. Sie ergaben sich und zogen aus der Kaserne ab. Blut war auf beiden Seiten geflossen. Die Berufssoldaten zählten 3 Tote und 15 Verwundete. Die Putschisten 5 Tote und 31 Verwundete. So wie in Wilhelmshaven ging es nun an vielen deutschen Orten zu. Die SPD unter Friedrich Ebert war von den alten Eliten in Staat und Armee in die Verantwortung genommen worden. Man hatte Eberts Forderungen nach einer Abdankung des Kaisers und der sofortigen Einführung einer demokratisch-parlamentarischen Staatsform erfüllt und Ebert zum Regierungschef ernannt. Dafür hatte Ebert gelobt, für Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen. Das war kein Lippenbekenntnis. Ebert stand für Organisation und Ordnung in einem Land, das in sozialem Elend, im Chaos und im Bürgerkrieg zu versinken drohte, Und er verabscheute die radikale Linke, die die Gelegenheit gekommen sah, in Deutschland den Sozialismus nach sowjetischem Vorbild zu etablieren. Arbeiter- und Soldatenräte waren nicht demokratisch legitimiert. Sie waren ihm ein Greuel und lästig dazu, zumal sich schon im Dezember 1918 der deutschlandweite Allgemeine Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte mit überwältigender Mehrheit für den Parlamentarismus und gegen eine Räterepublik entschieden hatte. Ebert gestand vor Vertrauten, dass er die Revolution hasse wie die Sünde. Für Ordnung sollte der Rest des Heeres, die von den Schlachtfeldern zurückströmenden Soldaten, sorgen. Dumm war nur, dass viele, einmal mit den Möglichkeiten der Revolution in Berührung gekommen, keine Lust mehr hatten, sich von einem Offizier alter Schule anschnauzen zu lassen. Das hatte man unter Androhung sofortigen Erschossenwerdens noch in den schlammigen Schützengraben von Flandern ertragen müssen. Aber nun war gut. Die Städte, in die die Soldaten zurückkehrten, waren in Aufruhr und deshalb zerfielen die Truppen. Viele Soldaten gehorchten nicht mehr. Sie gingen nach Hause, schlossen sich der Revolution an oder der Gegenrevolution der entstehenden Freikorps. Der Volksbeauftragte für Heer und Marine, Gustav Noske, ließ deshalb auf Geheiß des Rats der Volksbeauftragten auch Freiwillige anwerben. Der Furcht einer sich weiter auswachsenden Revolution sollte ein Söldnerheer entgegengestellt werden. Freikorps. Dieses Wort hatte damals noch einen verklärt romantischen Klang. Es erinnerte an die freiwilligen Verbände preußischer Befreiungskrieger, die sich Napoleon entgegengestellt hatten. In dieser Tradition konnten sich nun charismatische Anführer mitten in Deutschland ihre eigenen kleinen Armeen zusammenstellen. Das Gewaltmonopol des Staates war aufgeweicht. Der Zustrom beschäftigungsloser, desillusionierter Offiziere war enorm. Die Bezahlung vom Staat lohnend. Noske war ein großgewachsener Mann mit einem gewaltigen Schnurrbart. Er hatte Korbmacher gelernt und sich dann als Journalist einen Namen gemacht. Noske kam Eberts Wunsch nach Ruhe und Ordnung nach. Wie er diesen verwirklichen sollte, darin gab es für Noske nie einen Zweifel. Draufhauen. Und zwar kräftig. »Einer muss den Bluthund machen«, sagte Noske, als ihm die Verantwortung für die Truppe übertragen wurde. Einen Ausspruch frei von jeder Ironie. Der Bluthund. Es war eine Rolle, die Noske nur allzu gut gefiel. Die überall entstehenden Freikorps wurden die willigen Bluthunde des Bluthunds. Hier konnten Überzeugungstäter vom Militarismus alten Schlages ihre in schwerste Bedrängnis geratene Welt verteidigen und Rache nehmen an der neuen Zeit, indem sie offiziell die neu entstandene Republik gegen das Chaos verteidigten. Es gab nichts Ritterliches bei diesem Heimzahlen. Die Revolution der Arbeiter- und Soldatenräte war eine weitgehend unblutige Angelegenheit gewesen. Davon konnte bei der nun einsetzenden Gegenrevolution keine Rede mehr sein. Diese Soldaten agierten brutal, von feixendem Sadismus getrieben. Zwischen dem Überprüfen vermeintlicher verdächtiger Elemente in den Straßen Berlins im Winter 1918-1919 und deren rasant vollzogener Exekution in einer unbelebten Seitenstraße lagen oft nur wenige Minuten. Es gab keine Justiz, nur die allfertige Willkür jener, die dank Noske und Erhard auf einmal wieder das Gefühl hatten, Herr im eigenen Hause zu sein, aus dem sie wenige Wochen vorher schmählich ausgewiesen worden waren. Es war nicht nur die Revolution, die sie dann niederprügeln und totschießen durften. Es war auch der verlorene Krieg, den sie nun doch noch zu gewinnen das Gefühl hatten. Die pure Freude am Töten mit anschließendem alkoholbefeuertem Abfeiern hinterhältiger Morde prägte viele ihrer Aktionen. Ein schönes Beispiel, wie sich ein gut geführtes Freikorps einen gelungenen Abend vorstellte, bot die Auslöschung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919 in Berlin. Erst hatte man beide zu einem angeblichen Verhör mitgenommen, wozu Luxemburg noch einen Koffer mit Lieblingsbüchern und Habseligkeiten gepackt hatte. Sie kannte das schon. Verhöre konnten dauern und in Gefängnissen enden. Was Luxemburg nicht kannte, waren die neuen Zeiten, in denen Koffer dieser Art als Müll betrachtet wurden. Die Häschertruppe, genannt Garde-Kavallerie-Schützendivision, residierte im mondänen Eden-Hotel. Dort wurden Luxemburg und Liebknecht nach dem Verhör misshandelt und gefoltert und die Treppen heruntergeschleift, ehe sie ein Scherge beim Verlassen des Seiteneingangs mit einem Gewehrkolben erschlagen sollte. Der Befehlsempfänger drosch dann zwar gehörig drauf los, doch tot waren sie deshalb noch nicht. Liebknecht wurde in den Tiergarten gefahren und dort in den Hinterkopf geschossen. Luxemburg feuerten sie in die Schläfe und warfen die noch lebende Frau in den Landwehrkanal. Eine Aktion, die die Truppe dann mit Zigarren und Branntwein in den gewölbehaften Hallen des Eden gröhlend und schenkelklopfend bis in die späte Nacht feierte. Erhard hatte mit vielem gerechnet, aber dass ausgerechnet Sozialdemokraten einmal an der Macht einer antimilitaristischen und sozialistischen Revolution in Deutschland nicht nur in den Rücken fallen, sondern diese offen und bluthundmäßig niedermachen lassen würden, darauf wäre der aus Tradition Sozialdemokraten hassende Erhard in seinen schneidigsten Träumen nicht gekommen. Das war einfach zu irre. Aber genau so war es. Zuerst im Nordwesten des Reiches. So ließ der Rat der Volksbeauftragten, die Berliner Reichsregierung, am 31. Januar eine Division namens Gerstenberg in Bremen einmarschieren. Am 20. Februar wiederholte sich Ähnliches in Wilhelmshaven und später in Thüringen. Die Arbeiterbataillone wurden entwaffnet, die roten Fahnen eingezogen. Die Revolution war in diesem Teil des Landes Geschichte. Am 15. Februar war bereits in einer Wilhelmshavener Tageszeitung eine Anzeige erschienen. Deutsche Marinesoldaten, unser Vaterland liegt da nieder, deutsche Gebiete werden von den Polen besetzt und unsere Brüder dort beraubt und ermordet. Irregeleitete Volksgenossen und verbrecherische Elemente versuchen, das Letzte zu zertrümmern, was wir aus dem Kriege gerettet haben. Wir von der Marine wollen daher ebenso, wie es viele unserer tapferen Armeekameraden getan haben, uns der Regierung bedingungslos zur Verfügung stellen. Zwei Tage später war auch klar, wer diese Truppen leiten sollte. Kapitän Erhard. Das Kommando der Marinestation Nordsee beauftragte Erhard mit der Bildung der Marinebrigade Wilhelmshaven. Ein eingeschworener Club, den Erhard zu seinem persönlichen Freikorps machen sollte. Gesindel und Existenzen, wie Erhard sie nannte, hatten bei der Bewerbung keine Chance. Engagiert wurden von Erhard nur Männer, von denen er sicher war, dass sie den Teufel im Leibe hatten. Es waren Soldaten, die durch das lange Kriegsleben zu Landsknechten geworden waren, das heißt Männer, denen ein Arm und Genickbruch wurscht war, die aber nicht leben konnten, wenn nicht ein Offizier die Fürsorge für sie übernahm. Bewaffnet, eingekleidet und mit monatlichem Sold bezahlt, bis hinunter zu einfachsten Soldaten, wurden Erhards Männer nun von der Reichsregierung in Berlin. Das waren auf einmal wieder fast goldene Zeiten und sie könnten noch goldener werden. Kein Wunder, dass Erhard auch die vorgeschriebene Verpflichtungsformel der Freikorps unterschrieb. Ich verpflichte mich, der Deutschen Sozialistischen Republik mit allen Kräften und nach bestem Gewissen als Soldat zu dienen. Die jetzige provisorische Regierung werde ich unbedingt schützen und sie unterstützen. Wenn Sozialismus bedeutete, dass jemand wie Erhard seine von Sozialdemokraten bezahlte Privatarmee bekam, um Sozialisten niederzumachen, nur zu. Einen Eid auf die Republik indes ließ Erhard nicht schwören. Auch auf diese Verweigerung war er stolz. Es waren einfach Menschen zweiter Klasse, diese Demokraten. Selbst Noske, der Bluthund. Erhard traf ihn in Berlin und machte aus seiner Abneigung hinterher keinen Hehl. Sein ganzer Typus war mir unangenehm. Seine Stirn war niedrig und zur Hälfte mit Haaren zugewachsen, die er kurz geschoren trug wie ein Verbrecher. Die Schultern auf der langen, unproportionierten Gestalt hatte er hochgezogen. Dieser Reichswehrminister machte alles andere als einen soldatischen Eindruck, gruselte es Erhard. Schneidig dagegen Erhards Männer. Als Abzeichen trugen sie bald beiderseits des Kragenschlusses einen silbernen Gardestern mit zwei liegenden Eichenzweigen, am linken Oberarm ein Wikingerschiff in Silber. Sehr kleidsam, bezahlt ebenfalls von Sozialdemokraten. Die Ausbildung stand unter einem besonderen Schwerpunkt: Straßenkampf. Dem Karneval des Wahnsinns ein Ende machen. Die Gegenrevolution fraß sich durch den Norden des Landes. Nächste Station Braunschweig, Mitte April. An der Seite von General Mercker rückte Erhard mit seiner Truppe in die Stadt ein. Arbeiter und Matrosen wurden eingeschüchtert und entwaffnet. Ein weiterer Keim einer möglichen Rätezukunft in Deutschland erstickt. Schnell ging es, schon fast routiniert. Von Routine, vom raschen Zurück zur Zucht und Ordnung der Vorkriegszeit, konnte dagegen in der südlichen Großstadt des Reiches in München nicht die Rede sein. Hier hatte ausgerechnet ein Berliner Jude namens Kurt Eisner innerhalb weniger Tage eine Republik der Räte errichtet, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen oder Blut geflossen war. Eisner, Nickelbrille, Vollbart, stets in Schwarz gekleidet, sah genau wie das Gegenteil von dem aus, was man in Bayern ein gestandenes Mannsbild nennt. Trotzdem hatte er als Ministerpräsident die Geschicke dieses sehr speziellen Teils des Deutschen Reiches nach dem Zusammenbruch schnell übernommen und idealistisch wie pragmatisch zugleich geführt. Ein klarsichtiger Schnelldenker und Machtmanager, Mitglied der linken USPD, die sich wegen der Burgfriedenspolitik der SPD im Krieg von dieser abgespalten hatte, der unter anderem den Siegermächten des Weltkrieges ohne Wenn und Aber vorführen wollte, wie konsequent das neue Deutschland den Weg in die Zukunft beschritten und den Bruch mit der undemokratischen und militaristischen Tradition des Kaiserreichs vollzogen hatte. Nur so, so die Überzeugung Eisners, ließe sich jener Diktatfrieden vermeiden, der über Deutschland schwebte wie eine tiefschwarze Wolke. Vor allem Amerika lag ihm am Herzen, das neue Sowjetrussland dagegen ließ diesen Sozialisten kalt. In Eisners Plänen hatten das alte Offizierskorps und die alte Bürokratie ausgedient. Die herrschende Klasse der Zukunft, das sollten die Arbeiter und Soldaten sein, deren Räte Eisner zum Ministerpräsidenten ernannt hatten, wobei Eisner im Agrarstaat Bayern die Bauern an der Macht beteiligen wollte, weshalb es in dem von Eisner ausgerufenen Freistaat auch Bauernräte gab, und zwar von Anfang an. Es durfte geträumt werden in Eisners Bayern. Dichter wie Erich Mühsam und Ernst Toller, pazifistische Anarchisten wie der Literaturhistoriker Gustav Landauer und der Nationalökonom Otto Neurath waren an der Regierung beteiligt. Aber die revolutionäre Atmosphäre kühlte schnell und dramatisch ab. Bei der Landtagswahl Anfang 1919 erhielt Eisners USPD gerade einmal 2,5% der Stimmen. Und auf dem Weg zur konstitutionierenden Sitzung des Bayerischen Landtags wurde Eisners Leben jäh beendet von einem jungen Mann namens Graf Arko Wallay, der Eisner aus nächster Nähe in einem Hauseingang zwei Revolverkugeln in den Kopf jagte. Eisner trug trotz der enormen Bedrohung keine Waffe. Er hatte eine Aktentasche in der Hand und war sofort tot. Graf Arko Wallay, ein Ex-Mitglied der rechtsextremen Thule-Gesellschaft, war aus dieser wegen seiner jüdischen Mutter ausgeschlossen worden. Er wollte, wie einer der Gründer jenes obskuren Frühnazi-Bundes, ein Mann namens Rudolf von Sibottendorf, später schrieb, beweisen, dass auch ein Halbjude einer heldischen Tat fähig war. So sahen sie aus, die neuen deutschen Helden. Und das Symbol, das sie anzog und das sie mit glänzenden Augen teilten, war jenes alte indische Sonnenrad, das unter dem Namen Hakenkreuz so etwas wie ein weiteres Ehren- und Erkennungszeichen dieser Paradedeutschen werden sollte. Die Thule-Gesellschaft trug es in ihrem Vereinswappen. Die Männer des Freikorps Erhard begannen es auf ihre Stahlhelme zu malen. Die Ermordung Eisners änderte alles in München. Die Linke zerfiel, es wucherten Flügelkämpfe, der vom Landtag parlamentarisch gewählte Ministerpräsident Hoffmann musste nach Bamberg fliehen. In München übernahmen nun kommunistische Räte die Macht, deren Anführer, ein gut aussehender russischstämmiger Jude namens Eugen Leviné, Kontakt zum neuen Sowjetrussland aufnehmen ließ, um sich der Unterstützung Lenins zu versichern, was sich schnell als eine seiner zahlreichen Illusionen erwies. Faktisch bestand die sogenannte Rote Armee dieser Räte aus knapp 10.000 Mann mit mieser Ausrüstung, geführt unter anderem von einem Pazifisten wie dem Schriftsteller Ernst Toller. Gegen sie in Stellung gebracht wurden nun weltkriegserprobte und gewaltbereite Freikorpssoldaten, ungefähr 35.000 Mann. Sie waren mit kostspieliger Waffentechnik ausgestattet und wussten mit dieser bestens umzugehen. Dazu hatten sie die kompromisslose Anordnung des Reichswehrministers Noske. Ein zügiges Ende dieses Münchner Karnevals des Wahnsinns. Unter der Roten Armee war in Bayern selten bis nie das Blut der Zivilbevölkerung vergossen worden. Aber jetzt kamen die weißen Truppen, jetzt kamen die Erhards dieser Welt, und nicht nur die Sache mit dem Blutvergießen sollte sich ändern, diese aber gewaltig. In der Stadt war die Rache der weißen Truppen aus Berlin an der Münchner Revolution vorbereitet durch die Verschwörer der Thule-Gesellschaft. Aristokraten, reiche Kaufleute und Industrielle gehörten ihr an, aber auch Studenten. Von einer Wiedereinführung der Monarchie wollte dieser Geheimbund nichts wissen. Sein Ziel war ein straff und autoritär organisierter Führerstaat, frei von Juden und Linken jeder Couleur. Die Parole der Truppe lautete: Gedenke, dass du Deutscher bist, halte dein Blut rein. In Levinet, dem russischstämmigen Juden mit Kontakten zu Lenin, sahen sie so etwas wie die Münchner Heimsuchung des Teufels. Sie setzten ihm zu mit Spionage und Sabotage, und so war es nicht wirklich verwunderlich, dass Levinet sich wehrte und einen Teil seiner hochwohlgeborenen Widersacher verhaften ließ. Die Festgenommenen wurden am 26. April in das Luitpold-Gymnasium gebracht, wo die Räteregierung eine Kaserne eingerichtet hatte. Die weißen Truppen standen schon vor der Stadt. Augsburg hatten sie bereits erobert. Überall brach die revolutionäre Ordnung zusammen. Der Münchner Hauptbahnhof, so die Befürchtung der Linken, würde als nächstes fallen. In Grünwald, hörte man, hätten die Weißen 11 Rotarmisten als Geiseln genommen und ermordet. Das Zimmer 49 des Luitpold-Gymnasiums war nun der Kerker der zerfallenden Revolution. Hier saßen gefangene Weißgardisten neben den Thule-Leuten. Die Nervosität der Rotarmisten nahm zu. Sie quälten die Geiseln in der Nacht vom 30. April bis zum 1. Mai hindurch mit Schlägen und Fußtritten. Hässlicher Terror, der zum Vorspiel für großen Terror wurde. Vormittags führten die Rotarmisten 2 Weißgardisten in den Hof, stellten sie an die Wand. Witze wurden gerissen zwischen den Exekutionssoldaten. Die an der Wand zitterten um ihr Leben. So ging es minutenlang. Zittern, Witze, neues Zittern. Schließlich wieder umdrehen zur Wand. Schüsse krachten. 2 Tote. Nachmittags wurden 7 weitere Geiseln an die Wand gestellt und erschossen. Darunter Prinz Gustav von Thurn und Taxis und Hella, Gräfin von Westarp, die als Sekretärin in der Thule-Gesellschaft gearbeitet hatte. Es war der einzige Akt roten Terrors, den sich diese Münchner Revolution hat zu Schulden kommen lassen. Eine Art grotesker Sündenfall zu einem Zeitpunkt, als bereits alles verloren war. Grausam, sinnlos. Ein Aufmandeln von ein paar Befehlsempfängern, die auch einmal in jener Macht über Leben und Tod schwelgen wollten, die ihnen Stunden später genommen wurde. Levinet jedenfalls hatte nie einen derartigen Befehl erlassen. Erhard und seine Männer hatten sich nichts Schöneres wünschen können. Ihre Wut und ihr Hass erhielten noch einmal einen zusätzlichen Schub. Wie von einer Droge befeuert, stießen sie nun in die Stadt vor. Bilder von Gräuelberichten hatten sie in den Köpfen. Von bestialischen Quälereien mit Bajonetten gegen die Geiseln war die Rede, von geplatzten Schädeln. Die Münchner neuesten Nachrichten beschrieben die ganze tierische Rohheit der Rotarmisten. Sogar Thomas Mann, der vorher noch zeitweilig mit der Räterepublik sympathisiert hatte, forderte nun, man solle mit aller aufbietbarer Energie und standerechtlicher Kürze gegen diesen Menschenschlag vorgehen. Manfred von Killinger, wichtigster Mitstreiter von Erhard, der Mann, der kaum ein Jahr später den Befehl zur Ermordung Erzbergers geben würde, stilisierte die Morde vom Luitpold-Gymnasium zu einem Gräuelgemälde von fantastischen Dimensionen. Er forderte nicht nur Revanche, er forderte unbedingte und blutigste Rache. Alle Hemmungen fallen lassen. Er befahl die vollständige Entfesselung menschlicher Grausamkeit. »Mit den Köpfen dieser Leute werden wir noch einmal die Straße pflastern«, schwelgte von Killinger. Erhard sah es ähnlich. »Wer im Bürgerkrieg die Waffe ergreift, soll wissen, dass das kein Spaß ist. Ein paar harte, rücksichtslose Schläge wirken Wunder und sparen Blut. Falsch angewendetes Mitleid wird als Schwäche gedeutet und führt zu erhöhtem Verlust.« Die weißen Truppen walzten in die Stadt. Die Eroberung war ein Werk weniger Stunden. Statt blutiger Straßenkämpfe gab es aufgerissene Fenster, aus denen Bürger mit weißen Taschentüchern winkten und dem Freikorps Zigarren reichten. Nichts davon besänftigte die von Gewaltfantasien aufgeputschten. München ertrank im Blut. Eine winzige Denunziation genügte, um abgeholt zu werden. In kleinen Gassen am Monopteros im Englischen Garten, die Beliebigkeit der Standgerichte der Weißen war atemberaubend. Sogar Biertrinken im katholischen Gesellenverein konnte tödlich sein. Wie für jene 21 Handwerksgesellen, die trotz Unschuldsbeteuerungen durch die Stadt getrieben und in einem Keller erschossen wurden. Über einen Monat wüteten Erhard und die Weißen Truppen in Oberbayern. An seiner Seite Gesinnungsgenossen wie Franz von Epp, der sich wie Erhard schon im Vernichtungskrieg gegen die Herero in Sachen Gnadenlosigkeit ausgezeichnet hatte. Auch in diesem Fall war der Sozialdemokrat Noske oberster Initiator und Zahlmeister. 6 Mark täglich bekam ein Soldat der Weißen für Mord und Terror. Dazu 5 Mark Donauzulage von der sozialdemokratischen bayerischen Staatsregierung plus 1 Mark von der Stadt München. Alles abgerundet von einer täglichen Maß Bier, einem Viertel Wein und Zigaretten. Das alles sorgte für Partystimmung. Hemmungslosigkeit, rasendes Adrenalin, Blutrausch von großen Gruppen. Am 2. Mai war der Schöngeist und zeitweilige Kultusminister Gustav Landauer an der Reihe. Er hatte von einer gewaltfreien Gesellschaft geträumt und nach einer Nacht in Stadelheim trieb man ihn in den Gefängnishof. Ein Offizier schlug mit einem keulenartigen Schlegel auf Landauer ein. Ein paar Dutzend Männer brüllten: »Schlagt ihn tot!« Ungläubig fragte Landauer noch: »Wollen Sie mich nicht verhören?« Aber der Offizier antwortete nicht ihm, sondern den Soldaten: »Nein, der Mann wird sofort erschossen!« Weitere Schläge und Fußtritte, Gelächter: »Schlagt ihn tot!« Noch einmal versuchte Landauer aufzustehen. Da rief der Vizewachtmeister: »Geht mal weg!« Weiteres Gelächter. 2 Schüsse des Vizewachtmeisters. Einer traf Landauer in den Kopf. Landauer atmete noch immer. Noch einmal der Vizewachtmeister: »Geh zurück, dann lassen wir ihm noch eine durch.« Dann schoss der Vizewachtmeister Landauer vom Rücken aus ins Herz. Weil Landauer immer noch zuckte, trat ihn der Vizewachtmeister schließlich zu Tode. Wie ein echter Eroberer errichtete Erhard das Stabsquartier im 4 Jahreszeiten. Er konnte sich in Luxus und Wohlgefallen nun räkeln. Es gab Applaus für die gelungene Aktion von den höchsten Stellen, unter anderem auch von einem General, der wie Erhard am Völkermord an den Herero beteiligt gewesen war. Von Letto hieß der Mann und er war voll des Lobes. »Ich beglückwünsche die Brigade zu dem Erfolge, der in erster Linie dem schnellen und energischen Zugreifen zu danken ist. Es sei eine ernste Pflicht, gegen die eigenen Volksgenossen zu kämpfen, und die Brigade habe diese wichtige Tätigkeit vorbildlich erfüllt.« Auch Noske dankte der Truppe, aber als er auf die Idee kam, seinen Dank der Brigade persönlich aussprechen zu wollen, lehnte diese angeekelt ab. Er kam trotzdem, ließ alle zum Appell zusammenrufen und schritt genüsslich die Front ab, einen Finger zum militärischen Gruß an seinem Schlapphut. Eine Anbiederei, die Erhards Missfallen noch mehr steigerte. Schon seine Sprechweise ging mir auf die Nerven. Sein Lieblingswort war Sauerei. Schön, dass in München dank Erhards beherztem Eingreifen von einer solchen nicht mehr die Rede sein konnte. Mit München fiel die letzte große Bastion der deutschen Räterevolution von 1918. Die Zeit der Rache war gekommen, aus der Sicht der entfesselten Kämpfer sogar abgesegnet von oben, von der Regierung in Berlin. Endlich Genugtuung für den verlorenen Krieg, für die verlorene Gegenwart, auch für eine Zukunft, die als verloren galt, weil sie in den Händen der Siegermächte lag. Als sich die weißen Truppen durch Haidhausen und die Isarvorstadt metzelten, konnten ihnen die Siegermächte des Krieges nichts anhaben in diesem Mai 1919. Aber der Hass gegen sie gab der Gewaltorgie eine nihilistische Haltungslosigkeit, die so keine deutsche Stadt erlebt hatte seit dem 30-jährigen Krieg. München war keine militärische Operation. München war ein wochenlang im Blut von Zivilisten wartendes Strafgericht. Zum Leid kam Hohn. Graf Arco Valley, jener Adlige, der Kurt Eisner, eine Lichtgestalt der Gewaltlosigkeit, mit 2 Schüssen ermordet hatte, fand bei den alten Richtern, die nun auch wieder die neuen waren, schließlich Gnade. eine 4-jährige Festungshaft in Landsberg, wo er nach Belieben ein- und ausgehen durfte. Die Gründe für die Milde des Gerichts erinnerten an den Erzberger Attentäter und beinahe Mörder von Hirschfeld, dem ein Berliner Gericht ideale Gesinnung attestiert hatte. In Sachen verzeihendem Verständnis standen die Münchner den Berlinern nicht nach. Schließlich sei die Handlungsweise des politisch unmündigen Mannes nicht niedriger Gesinnung, sondern der glühenden Liebe zu seinem Volke und Vaterlande entsprungen. So die schönen Worte des Vorsitzenden. Feiger und kaltblütiger Mord aus Liebe zu Volk und Vaterland. Es war so etwas wie der erste Refrain eines unendlich blutigen und grausamen Liedes, dem in den kommenden Jahrzehnten noch viele Strophen folgen sollten. Der Name des Dolchstoßenden. Die Revolution und das Wüten der Freikorps waren nie in Berlin-Grunewald angekommen, wo Walter Rathenau in einer herrschaftlichen Villa lebte. Wenn er seine Straße, die Königsallee, hinunterblickte, sah er hinter den Bäumen die hellen Farben herrschaftlicher Bauten. Eine Pracht war das, eine stille Pracht, eher englisch als das Preußen Wilhelms II. Noch nicht alt war sie, diese Nachbarschaft. Gerade einmal ein paar Jahrzehnte war es her, dass der jüdische Bankier Felix Königs mit ein paar anderen Unternehmern dieses sumpfige Stück Wald der preußischen Regierung abgekauft hatte. Sie ließen es trockenlegen und bauten ihre Villen. Villenkolonie nannte man das, so als hätten sie ihre Anwesenheit der Wildnis abgerungen. Dabei war der Kurfürstendamm nur ein paar Autominuten weit weg. Trotzdem, die Kolonie war eine andere Welt. Weit weg vom billigen Lärm des nervös zischenden Molochs Berlin. Künstler lebten hier, wie Gerhard Hauptmann, auch der Verleger Samuel Fischer, die Ullsteins, der linke Volkswirt Alfons Goldschmidt, die Mendelssohn-Bartholdys. Im Sommer hörte man auf großzügigen Terrassen am frühen Abend das leise Klirren von Besteck und das seufzende Plätschern von ölfarbenen Getränken, die in polierte Gläser gegossen wurden. Zivilisiert. Sogar die schwerreichen Kapitalisten, die einen großen Teil der Nachbarschaft bildeten, wirkten in diesem Zauber des jüdisch-deutschen Großbürgertums anders. Unbedrohlicher, charmanter, more gentle. Einer der Vertrauten Rathenaus, der Theaterkritiker Alfred Kerr, ebenfalls Bewohner der Kolonie, hatte über das Berlin jenseits der Kolonie geschrieben: »Weh, Berlin, wie wirkst du peinlich, filzig, mickrig, nuttig, kleinlich! Edelrost aus alten Fernen hat dir keine Fee verliehen. Doch die Spitze des Modernen bist du auch nicht, weh, Berlin! Auf Betrieb und Zimt und Lichtmeer scheinst du gerne groß erpicht.« Das Berlin jenseits der Kolonie war eben auch eine Art Wildnis. Rathenau, 1,82 Meter groß, war eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Reichs. Ein komplexer, kluger Mann, voller Widersprüche. Ein Großindustrieller, dessen Vater die AEG gegründet hatte, die Walter nun mitführte. Ein ehrgeiziger Schriftsteller, der von sich behauptete, er habe mit seinen Werken versucht, der deutschen Zukunft ein wirtschaftliches, politisches und geistiges System zu schaffen. Ein begehrter Junggeselle, der mit Frauen aus den besten Kreisen flirtete, aber auch homosexuelle Neigungen spürte. Ein Jude, der sich in seiner Jugend offen antisemitisch geäußert hatte, aber Weihnachten feierte und das Konvertieren ablehnte. Diese Kombination aus Erbe, Fleiß und Ambition hatte Rathenau im Preußen Wilhelms II. Manchmal auch zu einem Außenseiter gemacht. Rückschläge, das kannte er. Aber nun, im Herbst 1919, war Rathenau an einem echten Tiefpunkt angekommen. Die neue Republik wollte nichts von ihm wissen. Die deutsche Zukunft, die er glaubte mitentworfen zu haben, hatte ihm den Rücken zugekehrt. Rathenau saß im Grunewald, die Frühwinternebel hingen über den gefrorenen Gärten und er war isoliert. Es war eine bleierne Zeit gewesen nach Ende des Krieges, als man ihn überging bei der Besetzung wichtiger politischer Posten oder gleich in schallendes Gelächter ausbrach, wenn sein Name genannt wurde. Wie in Weimar, als der Präsident der Jungen Republik gewählt werden sollte und jemand seinen Namen ins Spiel brachte. Männlein und Weiblein hätten sich ausgeschüttet, hieß es, allein schon bei der Vorstellung. Sein vaterländischer Eifer im Krieg kam jetzt bei vielen der neuen Köpfe in der Nationalversammlung schlecht an. Sein Spitzname im Nachkriegsdeutschland war Jesus im Frack, zurückgehend auf einen Artikel in der Zeitung Die Republik vom 19. Dezember 1918. Jesus im Frack hieß es da, Inhaber von 39 bis 43 Aufsichtsratsstellen und Philosoph von kommenden Dingen, Schlossbesitzer und Mehrheitssozialist, erster Aufrufer nach Ludendorffs Zusammenbruch für die nationale Verteidigung und beinahiges Mitglied der Revolutionären Sozialisierungskommission, Großkapitalist und Verehrer romantischer Poesie, kurz der moderne Franziskus von Assisi, das paradoxeste aller paradoxen Lebewesen des alten Deutschland. Der Spott hatte Rathenau verletzt. Er, der sonst auch sozial schwer zu ermüdende, hatte sich zurückgezogen. »Ich weiß nicht, was sie veranlasst hat, sich so besonders sorgfältig einzukapseln«, schrieb ihm der preußische Finanzminister Albert Südekum Anfang November 1919. »Als die Revolution kam, waren alle sich einig, dass man mich los sein wollte«, antwortete Rathenau stoisch und beleidigt. Er saß zwischen allen Stühlen. Und als sei das nicht unangenehm genug, hatte er Angst, als Kriegsverbrecher von der Entente vor Gericht gestellt zu werden. Es hätte einen Plan Rathenau gegeben, hieß es dort, wonach systematisch französische und belgische Fabriken zerstört worden seien. Es beruhigte Rathenau nicht wirklich, dass dieser Vorwurf nicht zutraf, weil er schon im April 1915 als Chef der Reichsrohstoffversorgung ausgeschieden war. Aber zu Schulde kommen hatte er sich trotzdem so einiges. Er hatte Plünderungen und die Beschäftigung von Hunderttausenden von Zwangsarbeitern gutgeheißen. Und als alles verloren schien, statt eines Waffenstillstands eine Fortsetzung des Krieges durch eine Art Volkssturm gefordert. All das hatte Rathenau bei den Kräften der Linken tief suspekt werden lassen. Aber bei den nun entstehenden radikalen Rechten war er als Feindbild noch nicht richtig präsent. Das änderte sich am 18. November 1919, und zwar gründlich. An diesem Tag mussten die beiden Chefs der ehemaligen obersten Heeresleitung, General Paul von Hindenburg und General Erich Ludendorff, vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss erläutern, wie es zur Niederlage 1918 gekommen war. Von Hindenburg, immer noch von der Mehrzahl der Deutschen, als Vater des Vaterlandes verehrt, hatte seinen Auftritt tagelang mit seinem Vertrauten, dem deutschnationalen Wüterich und Finanzexperten Karl Helferich, geprobt. Die Militärführung, so von Hindenburg, treffe keinerlei Schuld an der Niederlage. Die Heimat habe das Frontheer verraten. Gegen Ende seiner Ausführungen hatte von Hindenburg gesagt, ein englischer General sagte mit Recht, die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden. Ludendorff, der mit Rathenau während des Krieges bisweilen einen intensiven Austausch geführt hatte, ging noch weiter. Jener Dolch, von dem von Hindenburg gesprochen hatte, den mussten doch Menschen geführt haben, Menschen mit Namen. Wer waren diese Menschen? Wer waren die Schuldigen? »Ich muss seinen Ausspruch Walter Rathenaus wiedergeben«, erklärte Ludendorff. Dieser hätte geäußert, die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren, wäre der Kaiser als Sieger durchs Brandenburger Tor gezogen. Es waren also Strömungen im Volke vorhanden, die nicht die Ansicht der obersten Heeresleitung vertraten, dass wir auf Sieg kämpfen müssten, und diesen Strömungen mussten wir Rechnung tragen«, sagte Ludendorff. Rathenau war geschockt und empört. Auf der Titelseite des Berliner Tageblatts setzte er sich zur Wehr. »Nun regt sich bei den Besiegten der Unmut gegen jeden, der die Illusion nicht teilte. Auch das ist menschlich. Doch sollte der schwere Vorwurf der Kriegssabotage denjenigen erspart bleiben, die rechtzeitig warnten?« »Missverstandene Zitate ändern daran nichts«, schrieb er. Aber gezieltes Missverstehen war genau das, was Ludendorff im Sinn gehabt hatte. Und jenen Dolch, den ihm Ludendorff in die Hand gedrückt hatte, wurde Rathenau nicht mehr los. Oder wie der Rathenau-Vertraute Harry Graf Kessler bemerkte, von da an war Rathenau ein Gezeichneter. Der Marsch auf Berlin. Erhard hatte sein neues Lager südlich von Berlin in der Nähe von Zossen aufgeschlagen. Der Kampf, davon war Erhard überzeugt, war auch nach München noch lange nicht zu Ende. Der Vertrag von Versailles hätte vom Reich auf keinen Fall angenommen werden dürfen. Ein derartiger Frieden war eine Beleidigung. Lieber einen neuen Krieg als den Frieden von Versailles. Deshalb hatte Erhard seine Brigade in Zossen nicht länger den Straßenkampf trainieren lassen. denn in den Straßen von München und Berlin war es jetzt totenstill. Der Straßenkampf in Deutschland hatte sich erledigt, bis auf Weiteres. Er ließ in Zossen wieder den sogenannten Feldkrieg vorbereiten. Man war guter Dinge, sollte es bald wieder gegen die Franzosen gehen. So jedenfalls schilderte es Erhard. Mit viel Lust und Freude widmete man sich der Sache, stand doch das hohe Ziel vor Augen, nochmals kämpfen zu dürfen für Deutschlands Rettung, wenigstens für seine Ehrenrettung. Dann hatte die Regierung am 28. Juni unter Protest den Vertrag von Versailles unterzeichnet. Die Parolen der Wachen hatten die Todesverachtung der Brigade für die erste deutsche Demokratie und ihre Politiker gespiegelt. Schwarz-Rot-Gold, unglaublich. Erzberger, Totengräber. Völkerbund, Unsinn. Polen, haut ihn. Mit dem Hass auf Versailles und dem Wunsch nach einem neuen Krieg war auch der Wunsch nach einer neuen, ganz anderen Führung im Reich gewachsen. Eine Führung, die sich nicht wegduckte, sich nicht vom Wunsch vieler Menschen nach Sicherheit und Frieden leiten ließ, nicht von ökonomischen Erwägungen, sondern von Begriffen wie Ehre und Krieg. So war die Lage. Im ganzen Land Stimmen für die Annahme, da sonst die Gefahr des Einmarsches, Beibehalten der Blockade bestand. Immer diese selbstsüchtige Feigheit und Angst, die uns bereits den Krieg verlieren ließen, hatte Erhard voller Sarkasmus resoniert. Die Brigade wünschte, wie sich die Freikorler ausdrückten, die ganze Bande zum Teufel zu jagen. In den Augen von Erhard und seiner Truppe war es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann. In den Köpfen jedenfalls wuchs täglich der Wunsch nach jenem Unternehmen, das sie den Marsch auf Berlin nannten. Nur diesmal würden sie sich nicht mit ein paar mützentragenden Arbeitern und deren klapprigen Gewehren zufrieden geben. Diesmal waren die fällig, die den ganzen Unrat zu verantworten hatten. Die Dolchstoßmeuchler, die deutsche Regierung. Es ging um einen Militärputsch und die stramme Diktatur, die auf die zusammengebrochene Monarchie folgen sollte. Das Gerede über den Putsch nahm zwanghafte Züge an. Was allein fehlte, war eine charismatische Figur, deren eiserner Griff nach der Macht die Massen fiebern lassen würde. Ludendorff, der Chef der vermeintlich unbesiegten deutschen Truppen im Krieg, der sich davor gedrückt hatte, die unumgängliche Kapitulation zu unterzeichnen. In ihrer Not auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten sprachen Offiziere sogar ihren Vorgesetzten, den Reichswehrminister Noske, an. Noske war ein Haut drauf, blutigem Durchgreifen, mit massenhaft folgenden standrechtlichen Erschießungen nicht abgeneigt, dazu getrieben von großem Ehrgeiz, aber verrückt genug, sich als Sozialdemokrat zu einem deutschen Imperator machen zu lassen. Zum Diktator war Noske nicht. Das war ein Mann namens Wolfgang Kapp, Generallandschaftsdirektor in Preußen und Gründungsmitglied der Deutschen Vaterlandspartei. Aber der Reihe nach. Ein Teil des Vertrages von Versailles beinhaltete die Abwicklung großer Teile der Reichswehr sowie das Verbot von Freikorps. Von den rund 400.000 Mann, so die Siegermächte, müssten sich 300.000 eine andere Beschäftigung suchen. Das war nun für alle Angehörigen des Militärs, die in Preußen mehr Sozialprestige hatten als viele Universitätsprofessoren, Ärzte und Rechtsanwälte, ein ideelles Desaster, zu dem sofort ein ganz reales kam. Wovon sollten diese ehemaligen Spitzen der Nation leben? Die Mieten bezahlen in den prächtigen 8 Zimmer großen Berliner Offizierswohnungen, die Pferde, die Köchin, bis hinunter zum einfachen Soldaten machte sich Existenzangst breit. Angst, zerrieben zu werden, nicht auf dem Feld der Ehre, sondern in den grauen, namenlosen Gassen der Zivilisation, den Schlangen vor den Arbeitsämtern und den Suppenküchen. Erhard jedenfalls war bedient. Spätestens seit dem Spätsommer 1919, als sich abzeichnete, dass Noske sich einer Intronisierung als Diktator verweigern würde, war auch sein allerletzter Funke Loyalität zu dem ihm vorgesetzten Minister erloschen. Der Reichswehrminister, so drückte es Erhard aus, hätte sich dem Ruf nach nationaler Sammlung und nationalem Widerstand versagt. Und nun war mit ihm endgültig nichts mehr anzufangen. Erhard hatte noch eine Eisenkiste, gefüllt mit 3 Millionen Reichsmark, für Einsätze seines Korps im Baltikum und an der polnischen Grenze von nicht eindeutig nachweisbaren offiziellen Stellen angenommen. Aber seine Aufkündigung der Loyalität zu seinem Minister brachte ihn nicht dazu, die Geldkiste zurückzugeben. Erhard behielt die Millionengabe und wollte den Putsch. Seit dem 29. Februar wollte Erhard den Umsturz so schnell wie möglich. An diesem Tag hatte Noske unter dem Druck des Versailler Vertrages die Auflösung des Freikorps Erhard angekündigt. Erhards Truppe, 4000 Mann stark, bis an die Zähne bewaffnet, nun nur 30 Kilometer westlich von Berlin in der sandigen Döberitzer Heide stationiert, tobte. Und hielt bei blank geputztem Himmel einen Tag später eine Truppenparade samt Feldgeistlichem ab, zu der Noske ausdrücklich nicht eingeladen war. Dafür der Reichswehrgeneral von Lüttwitz und Admiral von Trotha, ein alter Bekannter aus den Tagen, als man gemeinsam das Volk der Herero in die südwestafrikanische Wüste getrieben hatte, um es dort verdursten zu lassen. Schwarz-weiß-rote Fahnen wehten in der klaren Frühlingsluft, als Lüttwitz sich in einer Rede an die Truppe wandte und sagte: »Ich werde nicht dulden, dass mir eine solche Kerntruppe in so gewitterschwüler Zeit zerschlagen wird.« Das klang nach Meuterei und war als Ultimatum zu verstehen. Für Noske und die Regierung. Der Schwanz wedelte mit dem Hund. Am 10. März wedelte er noch heftiger. Von Lüttwitz rauschte mit großem Gefolge zu Reichskanzler Ebert, forderte Neuwahlen, seine Ernennung zum Oberbefehlshaber der gesamten Reichswehr und die Rücknahme sämtlicher Auflösungsbefehle. Selbst dem gemächlichen Ebert war dieser Auftritt ein bisschen viel. Zusammen mit Noske feuerte Ebert Lüttwitz, was im Militärdeutsch hieß, dass man dessen Rücktrittsgesuch bis zum nächsten Morgen erwartete. Nichts davon geschah am folgenden Tag. Stattdessen raste Lüttwitz zu Erhard nach Döberitz und fragte ihn, ob er mit seiner Brigade bis zum Abend Berlin besetzen könne. Erhard erbat sich einen Tag zur Vorbereitung und sicherte zu, bis zum Abend des 13. März mit seiner Brigade am Brandenburger Tor zu stehen. Der Marsch auf Berlin, wie beide das Unternehmen nannten, hatte begonnen. Erst als er Erhards Truppe hinter sich wusste, gab Lüttwitz den übrigen Verschwörern, Ludendorff, dem Rosa-Luxemburg-Mörder Pabst und dem Generallandschaftsdirektor Kapp Bescheid, dass es nun losgehe. Auch sie sollten sich am besagten Abend am Brandenburger Tor einfinden. Erhard befahl seiner inzwischen auf 5000 Mann angewachsenen Brigade spätabends den Marsch auf Berlin, und zwar kriegsmäßig. Mit scharfer Munition sollte sie jeden Widerstand rücksichtslos brechen und das Zentrum der Stadt mit den Ministerien besetzen. Was, wenn es die Regierung wagen würde, sich zu verteidigen? Auch hier war Erhard kristallklar. Kommt es zum Kampf mit Truppen im Regierungsviertel, so soll mit äußerster Energie durchgegriffen werden. Den letzten Teil dieses Befehls hätte sich Erhard sparen können. Denn obwohl Noske drei Regimenter der Reichswehr angefordert hatte, die die Regierung verteidigen sollten, wurde schnell klar, dass die Soldaten der Regierung dazu keine Lust hatten. Damit diese Meuterei auch ordentlich abgewickelt werden konnte, holten sich die zuständigen Offiziere noch das Plazett des Oberbefehlshabers der Reichswehr, des Generals von Seeckt. »Natürlich gehe es nicht an«, sagte Seeckt im schönsten Casinoton, »dass zwischen Berlin und Potsdam eine Felddienstübung mit scharfen Patronen abgehalten werde.« Die Regierung war verloren. Eigentlich. Nur waren die Verschwörer um den Generallandschaftsdirektor nicht viel besser dran. Zwar marschierte Erhards Truppe mit frisch-weiß gemalten Hakenkreuzen am Helm singend und scheppernd auf Berlin zu, Sturmgepäck geschultert, Handgranaten am Koppel, aber als sie im Tiergarten rasteten, stellten die Kommandeure der Truppe einen Missstand fest. Sie kannten nicht einmal die Namen der Minister, die sie bei diesem Staatsstreich verhaften sollten, geschweige denn deren Gesichter. Bis zum Morgengrauen hatten eben jene Minister in der Reichskanzlei in der Bendlerstraße getagt. Sie hatten immerhin zwei Beschlüsse gefasst. Flucht aus Berlin, die immerhin gelang, weil die Putschisten wegen eines Ultimatums an die Regierung an der Siegessäule noch einmal eine längere Pause eingelegt hatten. Und Aufruf zum Generalstreik. Jetzt, da es der regierenden Sozialdemokratie an den Kragen ging, entdeckte sie auf einmal wieder die Kampfmittel derer, die sie in der Folge der Revolution von 1918 von den Freikorps hatte bekämpfen lassen. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass beim Abfassen des Aufrufs zum Generalstreik die Brigade Erhard Richtung Reichskanzlei marschierte, um eben jener sozialdemokratischen Regierung das Lebenslicht auszublasen, ließ sich der im Ton gläubig und beschwörend zugleich formulierte Aufruf zum Generalstreik nicht gerade überzeugend. »Arbeiter, Genossen, Wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder einem blutigen Landsknechtregime zu unterwerfen. Es geht um alles. Legt die Arbeit nieder, streikt, schneidet der reaktionären Clique die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik. Lasst allen Zwist beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur Wilhelms II. Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens. Keine Hand darf sich mehr rühren. Kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen. Generalstreik auf der ganzen Linie. Proletarier, vereinigt euch! Nieder mit der Gegenrevolution! Gegen 6 Uhr früh zog Erhards Brigade singend durchs Brandenburger Tor, wo sie eine im feierlichen Kat und Zylinder gekleidete Männergruppe traf. Die Mitverschwörer, darunter Kapp, Lüttwitz und Ludendorff. Minuten vorher hatte sich die noch amtierende Regierung zur Flucht entschlossen. Erst ging es mit mehreren Autos nach Dresden. Als dort ebenfalls Verhaftung drohte, zog die Regierung weiter nach Stuttgart. Sie verfügte nur noch über ein paar Koffer, etwas Benzin und den Willen zu überleben. Kapp und seine Leute zogen in die Reichskanzlei ein. Die Eroberung war gelungen, es gab keine Kämpfe, nicht einmal Geschrei. Stattdessen breitete sich in der ganzen Stadt eine merkwürdige Stille aus. Der Generalstreik setzte ein. Bahnen, Busse, Post, Zeitungen – nichts ging mehr im Reich. In Berlin sammelten sich die Menschen an alten Brunnen, um Wasser zu bekommen. Die Lähmung des Streiks erfasste schnell die Reichskanzlei, wo Kapp ohne Heizung und fließend Wasser mit ein paar Kerzen saß wie ein Eingeschlossener und ohne Impulse nach außen geben zu können. Von Autorität konnte keine Rede sein, von Diktatur schon gar nicht. Nicht einmal die Schalterbeamten der Reichsbank parierten. Kapp ließ mehrmals Offiziere dort vorstellig werden, Schecks in der Hand, unterschrieben von einem Reichskanzler Kapp. Die Schalterbeamten weigerten sich auszuzahlen. Man kenne keinen Reichskanzler Kapp, ebenso wenig wie einen Reichswehrminister Lüttwitz. Als sich der Generallandschaftsdirektor in seiner sich schnell abzeichnenden Kläglichkeit an Erhard wandte, dieser solle nun mit Gewalt die Schecks einlösen, entgegnete der, er sei kein Bankräuber. Ansonsten hatte Erhard noch einen Rat an Kapp. Er solle endlich mit dem Regieren beginnen und sich nicht durch so etwas Läppisches wie einen Generalstreik beeindrucken lassen. »Mir ist der Streik wurscht«, sagte Erhard zu seinen Offizieren. »Lass die Leute so lange generalstreiken, bis sie nichts mehr zu essen haben, dann werden sie von selbst aufhören. Wir verhungern jedenfalls nicht.« Aber Kapp versank förmlich in der sich um ihn kreisförmig ausbreitenden Stille. Und mit jeder Stunde des Nichtstuns stieg Erhards Verachtung für den zahnlosen Diktator. Am 3. Tage des Putschs suchte Erhard Kapp noch einmal auf und erschrak. Kapp war körperlich und seelisch völlig zusammengebrochen. Er hatte den Vorsitz am runden Tisch, seine Augen waren verschwollen, seine Stimme war belegt, wenn er mechanisch sagte, ich erteile Ihnen das Wort. Er war gar nicht mehr in der Lage, etwas zu entscheiden. Er wusste gar nicht, was geredet wurde. Ich ging sofort wieder und war sehr niedergeschlagen. So konnte das nichts werden. Und in der Tat, es wurde nichts. Die Arbeiter, Angestellten und die niederen Beamten verteidigten die Republik. Nicht wirklich sozialistisch waren die Ziele dieses großen, massiven Streiks, aber durch und durch antimilitaristisch. Man wollte offensichtlich die alte Ordnung der Junker und Offiziere nicht zurück. Einschüchtern ließ man sich genauso wenig. Selbst wenn Rollkommandos von Erhards Truppe durch die Hauptstadt zogen und Flugblattverteiler und Redner prügelten, die Widerständler waren mehr und stärker. In Sachsen, Thüringen und im Ruhrgebiet bekam die ein Jahr zuvor erstickte Revolution einen zweiten Atem. Es ging noch einmal zu den Waffen. In den Augen der in Berlin verbliebenen bürgerlichen Parteigrößen erhob nun wieder der Bolschewismus sein hässliches Haupt. Und der schien jetzt in jedem Fall viel schlimmer und viel bekämpfenswerter als die Machtübernahme der Putschisten. Das Allerschlimmste drohe, so die Befürchtung, wenn die Möchtegern-Diktatoren Kapp und Lüttwitz durch den generalstreikenden bolschewistischen Mob vertrieben würden. Ein solcher Triumph und Restdeutschland würde in einem tiefroten Sumpf versinken. Schlimm. Stattdessen, so die zylindertragenden Strippenzieher, sollte dem Generallandschaftsdirektor und seinen Mitstreitern doch am besten eine goldene Brücke gebaut werden. Rücktritt von Kapp und Lüttwitz bei gleichzeitiger Amnestie aller Putschteilnehmer. Vier Tage nach seiner Machtübernahme in der Reichskanzlei floh Kapp nach Schweden. Sein Mitverschwörer Lüttwitz hielt es noch einen Tag länger als vorübergehender Diktator aus, ehe er sich nach Ungarn absetzte. Papst, der Mörder von Rosa Luxemburg, durfte sich als Unterhändler mit den Strippenziehern in der Hauptstadt halten. Und Erhard? Der wurde nun mit höchst positiver Aufmerksamkeit förmlich überschüttet. Er hatte Wort gehalten, hatte mit seiner Truppe Berlin erobert und war dann den Aufständischen blutig entgegengetreten. Aber nach dem schmählichen Abgang seiner Mitverschwörer stand er nun wie ein martialisches Findelkind in einem Berlin, in dem die Lichter ausgegangen waren. Er holte die mit Hakenkreuz geschmückten Getreuen zu sich und erklärte, dass es nicht an ihnen gelegen habe, sondern an den Mitstreitern. »Wir haben unser Ziel nicht erreicht«, sagte Erhard. »Schuld daran trägt die Feigheit des Bürgertums und die Schlappheit führender militärischer Persönlichkeiten.« Schlappheit war gewiss das Letzte, was Erhard vorgeworfen werden konnte. Er sah sich und seine Brigade nun als letzten Fels vor der bolschewistischen Sturmflut. »Unsere Brigade ist die einzig festgefügte Truppe in Berlin. Darum müssen wir den Kampf gegen die Kommunisten als die Ersten und Stärksten aufnehmen«, rief Erhard seinen Soldaten zu. General von Seeckt, der Chef der Reichswehr, sah das Problem ähnlich. »Kann ich mich auf die Brigade im Kampf gegen den drohenden Bolschewismus stützen?«, fragte der oberste Reichswehrchef Erhard. Der Feind stand links, wie immer. Und Erhard? »Den vaterländischen Interessen«, befand Seeckt und sicherte Erhard schriftlichen Schutz vor Verhaftung zu. Erst daraufhin zog die Brigade wieder ab aus der Hauptstadt. Sie ging, wie sie gekommen war, mit raukehligem Gesang und fliegenden Fahnen. Als Sieger irgendwie. Und als am Brandenburger Tor ein paar notorische Miesmacher es wagten, Bu zu rufen, feuerten die Soldaten mit Maschinengewehren entschlossen in die Menge. Die Brigade zog wieder zurück in ihr Lager nach Döberitz. Zurück am Brandenburger Tor blieben 12 Tote und 30 Schwerverletzte, die es gewagt hatten, ihr Missfallen zu äußern. Der Feind stand links, und wer rechts stand, durfte schießen. Dabei blieb es auch, als die Reichsregierung aus ihrem Stuttgarter Exil zurückkehrte in die Hauptstadt. Zwar hatten die Streikenden die Republik und den regierenden Sozialdemokraten mit ihrem Generalstreik den Job und möglicherweise auch das Leben gerettet, aber Ordnung musste sein. Und Ordnung bedeutete, dass der Feind links stand und deshalb die während des Putsches als Gegenspieler zu Kräften gekommene Rote Ruhrarmee entwaffnet werden musste, und zwar dringend. Die Regierung schickte auch dorthin wieder die Freikorps ins Ruhrgebiet. Diesmal unter anderem die guten Erhard-Bekannten vom Freikorps des Ritters von Epp. Die hielten sich nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern wüteten gegen die sogenannte Rote Ruhrarmee, die aus ca. 50.000 fronterfahrenen Arbeitern bestand, aus USPD, SPD und KPD-Mitgliedern, meist Gewerkschaftlern, die sich gegen die Putschisten in Berlin verbündet hatten. Der Historiker Heinrich August Winkler nannte diese proletarische Massenbewegung zur Verteidigung der Republik die größte, die es bis dahin in Deutschland gegeben hatte. An dem Generalstreik im Ruhrgebiet beteiligten sich 330.000 Arbeiter. Das Ende war dann die Niederschlagung dieser Ruhrgebietsbesetzung durch Einheiten der Berliner Regierung, die in Wirklichkeit wieder aus republikfeindlichen Freikorps wie der Brigade Epp bestanden. »Ich dachte während des ganzen Gefechts an Station A«, schrieb ein Brigadist der Eppschen. »Das kommt nämlich daher, dass wir auch 10 Rote Kreuzwestern sofort erschossen haben, von denen jede eine Pistole bei sich trug. Mit Freuden schossen wir auf diese Schandbilder, und wie sie geweint und gebetet haben, wir sollten ihnen das Leben lassen. Nichts. Wer mit einer Waffe angetroffen wird, ist unser Gegner und muss dran glauben. Gegen die Franzosen waren wir im Feld viel humaner.« Erhard und seine Männer genossen ihre Freiheiten. Sie durften ungestraft mit Maschinengewehren in die Menge schießen. Sie durften singend mit rot-weiß-schwarzen Fahnen wieder zurück in die Döberitzer Heide ziehen. Sie durften sich sogar nach der Rückkehr dorthin über zusätzliche Belohnungen in Geldform freuen. Zum Sold wurde für die famosen Einsätze gegen die eigene Regierung und Bevölkerung mit 7 Mark täglich die sogenannte Kapp-Zulage ausgezahlt. Dazu mit 50 Mark eine einmalige Anerkennungsprämie, welche die Kapp-Verschwörer ihren Truppen zugewiesen hatte. Alles ausgezahlt von der verfassungsmäßigen Regierung unter Reichskanzler Hermann Müller, einem Sozialdemokraten. Aber die Straffreiheit, das zusätzliche Geld, das alles reichte nicht. Erhard und seine Truppen fühlten sich im Stich gelassen. Deutschland hatte sie gekränkt, schon wieder. Die Buhrufe auf dem Pariser Platz waren tot, aber sie, die Mörder, waren beleidigt. Bürger und Industrie schwiegen damals. Unsere Aktion wäre für sie wie für das ganze deutsche Volk von größtem Vorteil gewesen. Sie hatten aber nicht den Mut, sich offen für uns zu erklären, klagte ein Brigadeoffizier voller Selbstmitleid. Und wenn man sich schon einmal erging in Hakenkreuz, seliger Lamoyanz, dann fand man anscheinend auch wenig Trost in der Tatsache, dass die alten Mächtigen, die unter Hinzunahme von ein paar Feigenblatt-Sozis, die neuen Mächtigen waren, weiter die schützende Hand über Erhard und seine Männer hielten. Die Siegermächte verlangten nun erst recht, dass der Versailler Vertrag zügig umgesetzt wurde. Das hieß, das Heer auf ein Viertel seiner Größe schrumpfen und die Freikorps auflösen. Aber all dies geschah mit Samthandschuhen und tiefen Verbeugungen vor einer Truppe, die, wenn sie den Staatsstreich mit roter Flagge betrieben hätte, nach kurzem Prozess an die Wand gestellt worden wäre. Dem Chef Erhard bot man eine Übernahme in die Marine an, was er ablehnte, da es ihm unmöglich sei, unter einer schwarz-rot-goldenen Fahne zu arbeiten. Wer sonst noch von seiner Truppe bootstauglich war, konnte wechseln. Ein mehr als großzügiges Angebot. Trotzdem blieb die Stimmung schlecht. Es ging der Auflösung entgegen, und Erhard ließ seine Männer die Zeit durch das Verballern von Munition vertreiben. Man hatte große Bestände gehamstert. Nichts davon sollte dem Feind oder der offiziellen Schrumpfreichswehr in die Hände fallen. Diese Materialverschwendung hatte außerdem noch den Nutzen, dass sie die trübe Stimmung innerhalb der Truppe bannte, befand Erhard. Trotz der bevorstehenden Aufsplitterung wollte der Kapitän die Brigade im Ernstfall schnell mobilisieren können, als eine Art Untergrundarmee. Deshalb sollten kleine Einheiten über das Land verteilt geparkt werden, möglichst in Truppen, die sich offiziell der Landarbeit widmeten. Auf diese Weise fanden viele auf Gütern im Osten, vermittelt durch den Pommerschen Landbund, ein vorübergehendes Auskommen. Andere kamen in sogenannten Arbeitsgemeinschaften in Bayern unter, am Schliersee, am Ammersee, in Augsburg, Ingolstadt, Eichstätt und natürlich in München. Bayern, unter Eisner eine Art Zentrum der Räterepublik, war nach der Niederschlagung durch Erhard und seine Gesinnungsfreunde zu einem ganz anderen Ort mutiert. Einem, in dem sich die Kräfte der Gegenrevolution niederlassen und gedeihen konnten. Ministerpräsident von Kahr sprach immer wieder beschwörend von der Ordnungszelle Bayern. Die neue Ordnung, sie sollte hier ihren Ausgang nehmen. Für das Reich sowieso, vielleicht auch für mehr. Hitler lebte noch zur Untermiete in einem kleinen Zimmer in der Tierstraße 41. Ludendorff war vor Ort und Franz Ritter von Epp, Führer des besonders gnadenlosen, gleichnamigen Freikorps, formulierte den neuen Stellenwert des Freistaats, der möglichst bald keiner mehr sein sollte. Der Bolschewismus erhob wieder sein Haupt. Das Reich steht in schwerer Erschütterung. Bayern ist ein mächtiger Pfeiler zur Wiedergewinnung der Ordnung. War es seinerzeit in der Überraschung der Ausgangspunkt für den Umsturz, so muss es jetzt seinen Ruf wiederherstellen. Es muss ein Bollwerk für den Ordnungsstaat sein. Ein Bollwerk, in dem Militär, Polizei, Justiz und Verwaltung eng verfilzt sich gegenseitig deckten und sich die schmutzigen Bälle zuspielten. Nicht wirklich erstaunlich also, dass es nun auch den gebürtigen Badener Hermann Erhard nach Bayern zog. Ich durfte annehmen, dass man meine Beteiligung an der Befreiung Münchens noch nicht ganz vergessen hatte, zumal letzten Endes die neue Regierung eine direkte Folge des Kapp-Putsches war, kalkulierte Erhard. Hilfreich für seinen Entschluss mag zusätzlich gewesen sein, dass sich nach langem Hin und Her doch noch jemand in Preußen gefunden hatte, einen Haftbefehl auf ihn auszustellen. Nicht, dass Erhard befürchten musste, dass jemand ernsthaft diesen Haftbefehl in die Tat umsetzen würde, aber sicher war sicher. Und Bayern war genau das. Sicher plus Nährboden vom Feinsten. Am 5. Mai nahm Erhard eine letzte Parade seiner Truppe ab und schloss seine kurze Ansprache mit den Worten: Deshalb rufe ich euch nicht lebt wohl zu, sondern auf Wiedersehen. Dann ging es, begleitet von zwei Leutnants, nach Hannover. Nach einer Stunde Fahrt ließ der Kapitän anhalten und zog ein Rasiermesser heraus. Ein Begleiter musste den Spiegel halten, und ab kam der Seemannsbart. »Herr Kapitän, sehen jetzt lange nicht mehr so schick aus«, sagte einer der Leutnants. »Nicht mehr ganz so schmuck, dafür ein wenig sicherer.« Das war der Preis, den der per Haftbefehl Gesuchte zu entrichten bereit war. In Hannover bestieg der Bartlose dann den Zug nach München, wo er verschwand. Offiziell verschwand natürlich nur. Erhard im Staat der Bewegung, Bayern. Das München, in dem Erhard halb untertauchte, war wie maßgeschneidert für ihn und seine Pläne. Der Umsturz, er musste kommen, weiterhin. Mit ihm die Diktatur. Deutschland dürfte auf keinen Fall, schimpfte Erhard, zur Reparationskolonie verkommen, zu einem europäischen Indien. Der Marsch auf Berlin hatte nicht geklappt, im ersten Anlauf. Ein zweiter Marsch auf Berlin war das Ziel, geplant von München aus. Die lichte, gemütliche Stadt mit Seen und Bergen vor der Tür, umgeben von fruchtbaren Böden und stolzen, ruppigen Bauern, glich einem Ideal, von wo aus die Wiederauferstehung einer Diktatur samt Zucht und Ordnung stattfinden sollte. Bayern war noch zum großen Teil ein Agrarstaat. Die stickigen Hinterhöfe Berlins mit seinen zerlumpten proletarischen Massen waren hier weit weg. Die alte Oberschicht hielt nach dem Aufstand von 1918 und 1919 wieder die Zügel in der Hand. Und sie hatte auf gar keinen Fall vor, diese noch einmal abzugeben. Der Abbau des deutschen Militärs, den der Versailler Vertrag vorsah, unterlief Bayern unter Ministerpräsident von Kahr im großen Stil durch seine sogenannten Einwohnerwehrverbände. Diese paramilitärischen Verbände bildeten, so sahen es die Siegermächte, eine Art Ersatzarmee. Bis zu 400.000 Mann verfügten in Bayern auf diese Art über rund 2,5 Millionen Waffen. Erhard gefiel das nur allzu gut. Zwar hatte er noch immer zahlreiche Wohlmeinende, auch in den höheren preußischen Regierungskreisen auf seiner Seite, die, wie er bemerkte, einen Seufzer der Erleichterung von sich gelassen hätten, als sie erfuhren, dass ihr eigentlich gesetzlich gesuchter Schützling nun im Süden sicher untergetaucht war. Aber in München fühlte er sich sofort zu Hause. Hier verstand man, dass Kapital, Kirche und Militär das Fundament einer sittlich gefestigten Gesellschaft bilden sollten. Hier tagte immer noch die erzreaktionäre Thule-Gesellschaft im nobelsten Hotel der Stadt, dem Vierjahreszeiten. Die Revolutionäre von Berlin und München, das waren für sie Juden, die nichts verloren hatten in einem kommenden Reich. Überhaupt Juden. Sie wurden in den Satzungen der Thule-Gesellschaft als Todfeinde beschimpft. Wenn die Diktatur endlich gesiegt hätte, so das Ziel, müssten die Juden ein für alle Mal aus Deutschland verschwinden. Die ehrenwerte Gesellschaft hatte sogar ihre eigene Zeitung, den Münchner Beobachter. Bald würde das Wort Münchner durch das Wort Völkischer ersetzt werden. Das alles war kein Zufall. Um die Saat ihrer hetzerischen Gedanken im größeren Rahmen aufgehen zu sehen, hatte die Thule-Gesellschaft, zu der auch die blutjungen Ultranationalisten und Studenten Hans Frank, Rudolf Hess und Alfred Rosenberg zählten, Kontakt zu den niederen Ständen der Landeshauptstadt gesucht. Schließlich gründeten sie eine Vereinigung namens die Deutsche Arbeiterpartei, deren Hauptmerkmal erst einmal sein sollte, judenrein zu sein. Die Deutsche Arbeiterpartei schien in den ersten Monaten ein hoffnungsloses Unternehmen. Kaum mehr als eine Handvoll Mitglieder diskutierte in den Hinterzimmern schäbiger Bierwirtschaften, ehe ein klein gewachsener Mann mit Schnurrbart begann, auf brutalste Art gegen die Juden zu schimpfen. Hitler. Und denken Sie nicht, dass Sie Rassentuberkulose bekämpfen können, ohne zu sorgen, dass das Volk frei wird vom Erreger der Rassentuberkulose. Das Wirken des Judentums wird niemals vergehen und die Vergiftung des Volkes nicht enden, solange nicht der Erreger, der Jude, aus unserer Mitte entfernt ist. Die Zuhörer waren hingerissen von solchen Sätzen. Hitler wurde zu einem Star des Münchner Underground, der Bierschwemmen und Kasernenhinterhöfe. Schon Mitte 1920 reichte der Festsaal des Hofbräuhauses kaum noch, seine Anhängerschaft, zu der nun auch kleine Angestellte und auffällig viele Frauen zählten, zu beherbergen. Der Ort war gefüllt mit 2000 Menschen. Hitlers Rede mit dem Titel »Warum wir Antisemiten sind« wurde 58 Mal von stürmischem Jubel unterbrochen. Mit der Deutschen Arbeiterpartei und ihrem Bierkeller Wüterich hatte die Thule-Gesellschaft ein Monster geboren. Der Mann hatte Erfolg. Aber so richtig angenehm war er den besseren Herrschaften von Thule erst einmal nicht. Auch von Kahr verachtete den ungestümen Österreicher, seine schäbigen Anzüge, sein unbremsbares Cholerikertum, seine katastrophalen Tischmanieren. Ein Mann, der es normal fand, den Wein in seinem Glas bei einem Dinner nachzuzuckern. Da war einer wie Kapitän Erhard von ganz anderem Schlag. Erhard hatte durchaus etwas übrig für das feine Leben der besser gestellten Stände, die vom Münchner Volksmund als die Großkopfigen verspottet wurden. Edler Rotwein, teure Zigarren, schöne Pferde, das zählte durchaus in Erhards Welt. Und natürlich Burgen und Schlösser. Nach einem Einsatz seiner Truppe in Oberschlesien hatte er 1919 auf Schloss Slawentzitz die Gastfreundschaft des Fürsten Kraft von Hohenlohe-Öhringen genießen dürfen. Sein schneidiges Auftreten, seine kompromisslose Herrenmenschenart beeindruckten die Schlossherren und Damen überaus. Vor allem eine der Töchter des Hauses, Prinzessin Margarete, konnte ihre Augen so gar nicht von diesem Kavalier der alten Schule lassen. Dumm nur, dass er verheiratet war, dieser Kapitän mit dem festen Blick, in dem trotzdem etwas Träumerisches lag. Mit Frau und zwei Kindern in Wilhelmshaven, wohnhaft in einem Haus, das ihm der Schwiegervater aus Hamburg bezahlt hatte, geradezu verbohrt in seinen Dienst. So pflichtbewusst, dass er zu Hause gerne noch bis tief in die Nacht am Schreibtisch saß. »Meine Frau kennt von mir nur den Rücken«, pflegte Erhard über seinen deutschnationalen Eifer zu sagen. Aber wie gesagt, der Kapitän hatte eine Schwäche für das bessere Leben und nun war er auf der Flucht. Und die Prinzessin hatte ihn nicht vergessen. Sie bezog eine stattliche Wohnung in München-Pasing. So konnte sie ihrem Helden nahe sein. Es traf sich zudem gut, dass ein Mann mit weichen Lippen und herablassendem Blick ein guter Bekannter des per Haftbefehl gesuchten Erhard wurde. Dieser Mann, der auf den Namen Ernst Pöhner hörte, war Herr über die Polizei der Landeshauptstadt. Der Polizeipräsident Pöhner. Pöhner sah es als seine Aufgabe an, den Gesinnungsgenossen Erhard mit falschen Pässen auszustatten und ihn zu warnen, wenn die Kollegen aus dem Norden wieder einmal auf die Idee kommen sollten, nach dem verdienten Kapitän zu suchen. Erhard hieß nun, dank Pöhners Papieren, Hugo von Eschwege, Hugo Eisele und Konsul Hans Eichmann und wusste im Polizeipräsidenten einen hundertprozentigen Gesinnungsfreund auf seiner Seite. Für Pöhner war das Gesetz vor allem dazu da, endlich die rechte Diktatur herbeizuführen. Pöhner wusste ganz genau, dass es sich in unserer Zeit nicht um eine juristische Anwendung von Gesetzen handeln dürfe, die durch innere Gesetzlosigkeit lächerlich geworden waren. Lobte Erhard die Linientreue seines hochrangigen Bekannten. Er operiere an der Grenze des Hochverrats, kokettierte Pöhner gerne in besseren Kreisen. Natürlich war auch er Mitglied der Thule-Gesellschaft. Erhard war also in München sicher, seine Geliebte war vor Ort und auch an Geld mangelte es nicht. Die besseren Kreise waren bereit, ihn zu finanzieren. Dazu erhielt seine Organisation weiter gut getarnte Zuwendungen vom Auswärtigen Amt und vom Reichswehrministerium. Die 3 Millionen Reichsmark, die Erhard vor dem Kapp-Putsch erhalten hatte, hatte er nie zurückgegeben. Und nun existierte zudem dieser neue Herr mit einer schier endlosen Geldbörse, der Sanitätsrat Otto Pittinger. Pittinger spielte eine zentrale Rolle bei der Ausstattung und Organisation der bayerischen Einwohnerwehren und war zudem mit Ministerpräsident von Kahr gut bekannt. Mit der offiziellen Auflösung der Brigade und Erhards Weg in den Untergrund radikalisierten sich viele seiner Anhänger weiter. Wie Erhard vor ihnen, kehrten sie jetzt der in ihren Augen aufgeweichten Marine den Rücken zu, darunter die Kapitänleutnante Hoffmann, Kauter und Karl Tillesen, die Oberleutnante zur See Missouweit und von Jago, die Leutnante zur See Mecklenburg, Liedig und Plas sowie Erwin Kern. Jetzt im Untergrund benannte Erhard seine netzartig über das Reich ausgebreitete Gruppe neu als Organisation Konsul, OC, nach seinem Münchner Decknamen Konsul Eichmann. Die Organisation hatte einen Apparat von 14 Bezirken und 7 Oberbezirken in Deutschland errichtet. Das Hauptquartier befand sich seit dem Spätherbst 1920 in einer Mietwohnung in der Schwabinger Trautenwolfstraße. Bayerische Holzverwertungsgesellschaft stand an der Klingel. Nur mit Holz oder dessen Verwertung beschäftigte sich hier niemand. aber auch vom chaotischen Treiben einer Untergrundorganisation war man weit entfernt. Es ging ordentlich militärisch zu. Zucht und Ordnung und feste Dienstzeiten und saubere Spesenabrechnungen. Das Büro leitete Alfred Hoffmann. Seine Abteilung A kümmerte sich um Informationsbeschaffung und Nachrichtendienstliches. Abteilung B, der militärische Kern, sammelte sich unter Manfred von Killinger. Seine Aufgabe bestand unter anderem darin, den Kampfverband im Geheimen zu erhalten und, wenn es darauf ankam, sehr schnell mobilisieren zu können. Abteilung C war für die Pressearbeit und die eigene Zeitschrift, genannt der Viking, zuständig. Anfang 1921 verfügte Erhard in Bayern über eine beachtliche Zahl von Männern, zum großen Teil geparkt in Arbeitsgemeinschaften auf dem Land, zur Moortrockenlegung und zur Holzgewinnung. Die am Schliersee und am Ammersee Abgestellten waren voller Ungeduld. Sie wollten nicht die Berge und die Seen genießen, sondern losschlagen zum nächsten Putsch. Die Arbeiten in den Mooren und Wäldern verrichteten sie ohne Lust. Häufig trugen sie dabei Uniform. Die Bezahlung war miserabel. Nicht gerade das, was sich diese gefallenen Söhne des Bürgertums unter einem schneidigen Leben vorstellten. Im Frühjahr 1921 mehrte sich der Frust der Konterrevolutionäre, als Ministerpräsident Ritter von Kahr die von ihm so geschätzten Einwohnerwehren doch auflösen musste. Der Druck der Reichsregierung und der Alliierten war zu groß geworden. Diese quasi offiziellen Schattenarmeen waren nicht länger zu halten. Der Hass gegen die Weimarer Demokratie blieb. Teile von Erhards Truppen beschäftigten sich nun mit Plänen zur Sabotage gegenüber den Alliierten und dem Terror gegenüber den sogenannten Erfüllungspolitikern. Nach dem gescheiterten Kapp-Putsch, so nun die neue Strategie, sollten die Morde an geachteten, hochrangigen, demokratisch gesinnten Politikern die linken Kräfte des Reichs zu revolutionären Handlungen provozieren. Erschütterungen, die die Reichswehr auf die Seite der Putschisten ziehen sollten. Wieder andere Kräfte aus Erhards Truppe spielten eine wichtige Rolle beim Aufbau der SA, jener paramilitärischen Schutzstaffel, die für Hitler und seine NSDAP die politischen Gegner in Sälen und Straßen niederprügeln und terrorisieren sollte. Vieles an der Erscheinung Hitlers war Erhard zuwider. Beide buhlten um Gefolgschaft im rechtsradikalen Sumpf, aber sie waren auch Konkurrenten von Anfang an. Keiner wollte sich dem anderen unterordnen. Hitler bestand auf einer total auf sich zugeschneiderten erweiterten Leibwächtertruppe. Erhard dagegen beharrte auf eine gewisse militärische Ordnung. Hitler ging Erhard auf die Nerven. Unter Vertrauten machte Erhard aus seiner Verachtung kein Hehl, nannte den Burschen in seinem schäbigen blauen Anzug und seinem ewigen Trenchcoat einen Idioten, so von Salomon nach dem Krieg. Erhard hatte als Offizier kurze, kernige Ansprachen vor gleichgesinnten Untergebenen gehalten, bevor sie losschlugen. Keine dieser Reden hatte länger als 5 Minuten gedauert. Im Grunde traute Erhard Worten auch nicht besonders. Was zählte, war die Tat, der Einsatz. Was zählte, waren Gleichgesinnte, die diese Tat schnell umsetzen würden. Erhards Texte waren also keine Reden, sondern zackige Befehle. Von Hitlers Redebegabung hatte Erhard nichts. 2 Stunden vor wildfremden Betrunkenen in feuchten Bierkellern herumzupoltern, wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Erhard fehlte das Handwerkszeug, aber auch die Haltung dazu. Er sah sich als Elitesoldat, nicht als Politiker. Seine Mission war es, einen autoritären Willen von oben nach unten durchzusetzen, nicht die Wut und das Ressentiment der unteren Stände des Kleinbürgertums, der Handwerker und der Arbeitslosen zu entflammen. Aber Hitler hatte Ernst Röhm, und dieser schaffte es, Erhard zu beschwatzen, Hitler beim Aufbau der SA kräftig zu unterstützen. Röhm war Soldat aus Überzeugung und Leidenschaft, und nicht einmal schwere Verletzungen im Ersten Weltkrieg konnten ihn von dieser Haltung abbringen. Zuerst die Nase durch Schussverletzungen verstümmelt, bei Verdun durch 14 Granatsplitter erneut an Kopf und Rücken schwer verwundet, war Röhm einer dieser Kriegsjunkies, die Waffen, Kampf und den nahen Tod aufleben ließen. Seine Kriegsbegeisterung hatte etwas Ansteckendes. Er schwärmte von der Frontgemeinschaft und stilisierte sich als Offizier, der mit seiner Truppe im Schützengraben litt, als einer, der Verachtung hegte gegen die zu Hause, die angeblich keine Ahnung hatten, was sie im Stahlgewitter durchgemacht hatten. Die Politiker, Drückeberger, Bürokraten, Kriegsgewinnler und Spekulanten. Nach dem Krieg verdingte sich Röhm beim Freikorps Epp und stieg in der Folge zu einem der größten Waffenmanager für die Einwohnerwehren auf. Wie ein Besessener schaffte er Waffen heran und legte geheime Munitionsdepots an. Allein in München hortete er 169 leichte und 11 schwere Geschütze, 760 Maschinengewehre, 21.351 Gewehre, Karabiner und Pistolen, 300.000 Handgranaten und 8 Millionen Patronen. Nach Auflösung der Einwohnerwehren vervielfachte sich Röhms Waffendepot noch einmal. Die angeblich Entwaffneten stellten ihre Mordwerkzeuge direkt bei ihm ab. Röhm arbeitete mit Billigung der bayerischen Landesregierung und erwarb sich den Spitznamen Maschinengewehrkönig. Wenn es im Süden Deutschlands um militärische Hardware ging, führte kein Weg an Röhm vorbei. Zugleich zählte er zusammen mit Hitler zu den frühen Mitgliedern der Deutschen Arbeiterpartei. Röhm sah in Hitler den Trommler, den Mann, der die Massen in den Bierhallen hochpeitschen und für die Revolution von rechts in Stellung bringen sollte. Primitivste Hetze gegen die Juden, die an allen Katastrophen dieser Welt schuld seien und die deshalb vernichtet werden müssten. Das war der größte Teil dieses politischen Vergnügens auf dem vulgärstmöglichen Niveau. Der andere bestand in Alkohol und Prügeleien. Die Plakate der Frühzeit der Partei waren in Rot gedruckt, um auch Linksradikale anzulocken, mit denen sich dann die Aufgepeitschten schlagen konnten. Auch dafür, dass die Rechtsradikalen immer die Oberhand behielten und die Saalschlachten gewannen, wurde die Sturmabteilung gegründet, abgekürzt SA. Für die Ausbildung der zahlreichen Schläger stellte Erhard seine besten Offiziere zur Verfügung. OC-Leutnant Johann Ulrich Klinsch bekam die Leitung und Ausbildung der SA zugewiesen. Kapitänleutnant Hoffmann wurde Stabschef, von Killinger stieß später dazu. Es war keine Taktiererei, die die Erhard-Leute in die SA trieb. Die meisten waren von Hitler und seiner Sache ehrlich begeistert. Hitler als Volkstribun ist mir 10.000 Mal lieber als ein Hohenzoller, der nicht deutsch-völkisch zu regieren imstande ist, bekannte Karl Tillesen, ein Bruder des Erzberger Attentäters in der Gründungsphase. Klinsch verfasste am 11. August 1921 einen Aufruf zum Eintritt in die SA, in dem er schrieb, an der heutigen Lage Deutschlands sei der Jude schuld. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat den Kampf gegen diese fremde Rasse aufgenommen. Eine Begeisterung, die von OC-Mitgliedern wie Erwin Kern, Hartmut Plaas und Friedrich Wilhelm Heinz geteilt wurde. Erhard gab Klinsch Geld, damit er die jungen Schläger bei Laune halten konnte. Zuerst einmal wurden sie in eine Turn- und Sportabteilung der Partei eingeführt. In den ersten Monaten beschäftigte Klinsch sie mit Boxen, Marschieren, Exerzieren und Schießübungen. Bereits im November zählte die SA in München 300 Mann. Abgerichtet auf eine aggressive Freund-Feind-Mentalität und eine schäferhundartige Gefolgschaft für den Führer. Der Anführer Klinsch wirkte wie ein Prototyp dieser Erhard-Kader. Als Leutnant der Marine wurde er 1918 von der Revolution in Kiel überrascht, legte ein Notabitur ab und stieß 1919 in München bei der Niederschlagung der Räterepublik zur Brigade. Als Anhänger der Sturmkompanie beteiligte er sich am Kapp-Putsch, durfte trotzdem wieder in die Marine eintreten, wo er es nicht aushielt, weil er nicht einer demokratischen Regierung dienen wollte, sondern diese vernichten. Im Juli 1921 trat er deshalb aus der Marine aus. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band, Sturmabteilung Hitler werden wir genannt. So hieß das Lied, das Klinsch jetzt seine SA-Männer singen ließ. Viel hatte er am Text nicht ändern lassen, nur die Brigade Erhard durch Sturmabteilung Hitler ersetzt. Ein neuer Marsch auf Berlin. Er musste kommen. Das war die feste Überzeugung von Erhard und seinen Männern, die in diesem Sommer von 1921 die SA aufbauten und mit der OC das ganze Land mit Zellen überzogen, die beim kommenden Marsch auf Berlin wieder eine schlagkräftige Einheit unter Erhards Führung bilden sollten. Mindestens 5.000 Männer waren in die OC auf diese Weise eingebunden. In Kooperation mit anderen Wehrverbänden glaubte man, wenn es endlich soweit war, 120.000 Mann auf die Straßen und hinter die Gewehre bringen zu können. In der Zwischenzeit aber wollten sie mit Sabotageakten und Attentaten die Akteure des demokratischen Reichs hetzen, terrorisieren und töten. Man muss Scheidemann, Rathenau, Zeigner, Lipinski, Kohn, Ebert und die ganzen Novembermänner hintereinander killen, fasste der OC-Mann Friedrich Wilhelm Heinz die Liste derjenigen zusammen, auf die es die OC abgesehen hatte. Erzberger hatte nicht darauf gestanden. Aber als Unterstützer des Vertrages von Versailles war seine Zugehörigkeit eine Selbstverständlichkeit. Dieser Angriff war der tollste und beschwingteste, den ich je erlebt. Ein paar Tage nach der Ermordung Erzbergers saß Ernst von Salomon als Bankangestellter in einem kleinen hölzernen Kiosk, einer Wechselstube, aufgestellt in der Halle des Frankfurter Hauptbahnhofs. Das Mobiliar war spärlich. Ein schmaler Tisch, Stuhl, Telefon und ein Geldschrank. Von Salomon zählte ein Bündel schmutziger Geldscheine durch. Er war 20 Jahre alt und eigentlich für einen Beruf ausgebildet, zu dessen Grundlektion es gehörte, das Sterben zu lernen. Von Salomon hatte eine preußische Kadettenschule besucht. Offizier werden, bereit für den Kaiser zu töten und sein Leben zu opfern. Aber nun war der Kaiser weg. Holzhacken im Exil in Holland, die Kadettenschule war bloß noch eine Ruine besserer Zeiten und von Salomon war auf der Suche. Nach einem sauberen Hemd, nach einem Job, der ihn satt machen würde, das sowieso. Vor allem aber suchte von Salomon in den Trümmern seines bisherigen Lebens so etwas wie Sinn. Am besten, er war ausgebildet als Soldat, eine militärische Mission. Seine Mission, davon war er überzeugt, konnte es nicht sein, schmutzige Geldscheine in einem kleinen Kiosk zu zählen, selbst wenn es oft große Bündel waren. Geld bedeutete von Salomon wenig. Es hatte nur einen Zweck, damit Waffen zu kaufen, am Umsturz arbeiten, die Demokratie von Weimar zerstören, möglichst schnell und gründlich. So sah er es. Deshalb hatte er sich nach dem Krieg verschiedenen Freikorps angeschlossen und schließlich in der Brigade Erhard eine Art Heimat gefunden. Der Eliteeinheit unter den Freikorps. Die Fortsetzung der Kadettenschule mit anderen Mitteln. Mit oft pechschwarzen Mitteln. Von Salomon hatte mit der Brigade in Hamburg für Kapp gekämpft, das Scharmützel als Niederlage erlebt und mit seinen Kollegen geschworen, das nächste Mal, bei Gott, da kommen wir mit 15er Langrohr über diese Stadt. Dann, in diesem Frühsommer 1921, war von Salomon mit Teilen der Brigade nach Oberschlesien gezogen, um gegen polnische Freischärler zu kämpfen. Nach den Gebietsverlusten des Reichs infolge des verlorenen Krieges wurde der Versuch des neu entstandenen polnischen Staats, sich auch Teile Oberschlesiens einzuverleiben, von den meisten Deutschen als unerträgliche Demütigung angesehen. Die Freikorps kämpften dort wieder mit Billigung der Reichsregierung, begleitet von einer Menge nationaler Begeisterung. Von Salomon erlebte den Aufbruch junger Kampfbegeisterter als eine Art Woodstock mit Maschinengewehren. Sie waren jung, sie sangen Lieder, sie waren bestens gelaunt, als sie ihre auseinandergeschraubten Waffen unkenntlich verpackt in den Gepäcknetzen der Bahn schmuggelten. Überall stiegen junge Männer zu, das gemeinsame Ziel Oberschlesien. Als ein Schaffner es wagte zu fragen, was denn in den Waschkörben oben in den Gepäcknetzen mitgeführt werde, erhielt er als Antwort Vermessungsinstrumente für die oberschlesischen Wälder. Es war heiß in Oberschlesien. Einmal lag von Salomon mit seiner Truppe nackt im Sand. Sie sonnten sich, als die Polen angriffen. Sie sprangen auf und schossen auf die Angreifer, bekleidet nur mit ihren Waffen. Weiße, glänzende Jugend, nackt und wehrhaft in der gleißenden Sonne. Noch im Walde schimmerten die schlanken Körper durch die Stämme, und dieser Angriff war der tollste und beschwingteste, den ich je erlebt, beschrieb von Salomon diese Reaktion auf die Attacke der Polen. Von Salomon tötete beschwingt, voller Überzeugung und ohne jeden Zweifel an der absoluten Richtigkeit seiner Mission. Er spürte tiefste Energien, die zum Durchbruch drängten. Er war durchbraust von ihren Wirbeln und wurde so zum Tode mehr noch als zum Leben reif. Klägliche Verachtung nur spürte von Salomon für die polnische Gegenseite. Seltsame Wesen, die sich durch furchtsames Flüstern verrieten, schlimmer noch, schnatterten. Ein Kennzeichen kleiner Völker, diagnostizierte von Salomon. Dagegen die Deutschen erwarteten den Feind mit schweigender Entschlossenheit, richteten das Maschinengewehr ruhig ein auf die Senke, wo die polnischen Soldaten aus dem Wald kommen würden, mähten sie nieder, als sie sich zeigten. Frohgemut erlebte von Salomon auch die Tatsache, dass seine Truppe in der Regel keine Gefangenen machte. Wer sich von der Gegenseite ergab oder verwundet aufgelesen wurde, wurde erschossen. Rauschhaft empfand von Salomon diese Scharmütze. Er genoss regelrecht den Geruch polnischer Leichen, die in einem Kornfeld verwesten, die aufsteigenden schweren Dünste. Der Rest der Polen lief davon. So empfand es von Salomon, als er und seine Truppe kamen. Sie hatten das Gefühl, einem gewaltigen Sieg entgegenzurasen, mit klarer Billigung der Reichsregierung, deren Hände offiziell gebunden waren, weil die Siegermächte mit der Besetzung des Ruhrgebiets drohten, wenn die Reichswehr in Oberschlesien eingreife. Aber da geschah das für von Salomon Unfassbare. Wieder unterwarf sich die Reichsregierung einfach den Siegern, nach deren Verdikt Oberschlesien mit seinen deutschen und polnischen Bevölkerungsanteilen nach einer Volksabstimmung im Verhältnis der Stimmenverteilung zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt werden sollte, und entzog ihnen die Unterstützung. Der Nachschub kam nicht. Wieder betrogen um den gerechten Sieg. Nach dem Dolchstoß an der Westfront, nach der Aufkündigung der Unterstützung durch die Reichsregierung bei den Kämpfen im Baltikum 1919, nun auch hier wieder, so klagte von Salomon, Verrat. In Estland, Lettland und Litauen und in Oberschlesien hatten die Freikorps stellvertretend für die deutsche Armee gekämpft, bezahlt von der deutschen Regierung mit einem armeegleichen Sold plus 9 Mark zusätzlich pro Tag als Risikoaufschlag. Im Baltikum war es darum gegangen, die sowjetischen Truppen zurückzudrängen, die die Revolution in die vor dem Ersten Weltkrieg zaristisch regierten Staaten tragen wollten. Die Alliierten ließen die Deutschen gewähren, solange es so aussah, als würden die Freikorps das Vordringen des Kommunismus verhindern. Aber als die Freikorps die Oberhand gewannen, gefror das anfängliche Wohlwollen der Siegermächte. Lettland, Estland und Litauen in deutscher Hand. Das war nun etwas, das die Entente auf gar keinen Fall wollte. Mit der Annahme des Friedensvertrages im Juni 1919 war einhergegangen, dass die deutsche Regierung den Freikorps befehlen musste, ihre Mission aufzugeben und heimzukehren ins Reich. Ungeheure Wut bei den Soldaten der Freikorps war die Folge. Viele hatten erbittert gekämpft, auch weil ihnen die deutsche Regierung anfangs versprochen hatte, nach der Vertreibung der Sowjets aus dem Baltikum Land zu erhalten, auf dem sie später siedeln könnten. Wir spürten auf einmal die Kälte einer unsagbaren Verlassenheit, hatte von Salomon die Ernüchterung rings um ihn herum im Baltikum beschrieben. Er und viele Mitstreiter waren einfach noch 3 weitere Monate im vermeintlich gelobten Land geblieben, eine Zeit, in der sie sich in einen ungeheuren Gewaltrausch hineingesteigert hatten. Das Baltikum 1919, jetzt Oberschlesien 1921. Diese Reichsregierung empfanden die Freikorps als empörende Verräterin. Die Verläufe der Kampfhandlungen glichen sich. Nach siegreichen Vorstößen blieb die Unterstützung aus und die Truppen begannen aufgerieben zu werden. Sie erlebten, dass ihr Enthusiasmus plötzlich erstickt wurde. Deshalb beschlossen sie, nach Oberschlesien den Kampf zurückzutragen in die Kernstädte und Landstriche des Reiches samt den Waffen. Zurückgeschmuggelt, zu Hause vergraben in den Wäldern und übergeben in die Hände vertrauenswürdiger Konspirateure. Oberschlesien, so sah es von Salomon, war eine große Generalversammlung jener Verschwörer, auf die es nun ankam, um die Demokratie von Weimar zu bekämpfen und zu zerstören. Die Konspirateure hielten sich nicht lange mit inhaltlichen Diskussionen auf. Das Für und Wider der rationalen Diskurse verachteten sie. Aufklärung, Vernunft, das war das Projekt der anderen, der Feinde, jener Eliten, die sich im Reichstag und in der Regierung tummelten, aber auch aller anderen, die sich in ihrer bürgerlichen Existenz einrichteten, Sparbücher anlegten, Vorhänge nähen ließen, Kinder zur Schule schickten, Ferien an der Ostsee buchten. Menschen, die dem Frieden durchaus etwas abgewinnen konnten, Existenzen, die etwas zu verlieren hatten. Die Welt dieses Bürgertums verhöhnten von Salomon und seine Gleichgesinnten. Sie nahmen sie, so beschreibt es von Salomon, als verrottet, breiig und verschwommen wahr. Die Konspirateure sahen sich als Geächtete, als Gemiedene, und es war nur folgerichtig, wenn ihre Handlungen in der Welt der Bürger als Verbrechen wahrgenommen wurden. Verbrechen freilich, die einem für sie höheren Gesetz folgten. Einem Gesetz, das nicht der Ratio entsprang, sondern dem Instinkt. Bei den Ermittlungen nach dem Mord an Erzberger war die Polizei über die Adressen von Schulz und Tillesen schließlich bei einer bayerischen Holzverwertungsgesellschaft in der Schwabinger Trautenwolfstraße gelandet. Eine Durchsuchung der Büroräume ergab, dass die ehemalige Brigade Erhard im großen Stil ein Organisationsnetz im Reich errichtet hatte, mal Organisation Konsul, mal OC genannt. 34 Mitglieder der OC wurden im Herbst 1921 verhaftet, darunter führende Köpfe wie von Killinger und Hoffmann. Erhard floh vorübergehend nach Ungarn. Binnen weniger Wochen waren alle Verhafteten wieder auf freiem Fuß. Bis auf von Killinger, der nach einem 8-monatigen Prozess in Offenburg erst am 13. Juni 1922 freigesprochen werden sollte und unter dem Jubel zahlreicher Kameraden das Gericht verließ. Die OC hatte sich nach der Razzia von München und der kurzfristigen Verhaftungswelle jetzt endgültig zu einer Geheimorganisation gewandelt. Die gut 5000 Mitglieder tarnten sich stolz und waren jetzt, da sie bedrängt wurden und trotzdem ihre Todesliste abarbeiten wollten, noch ein Stück mehr motiviert. Mit weihevollem Pathos beschrieb von Salomon diese kriegerische Haltung, die Opfer produzieren musste, aber auch bereit war, sich selbst zu opfern für den Sturz der Republik. Es blitzte in ihnen die Erkenntnis auf, dass ein neues Wollen neue Gesetze verlangte, Gesetze, die sich in den rastlos arbeitenden Hirnen der einsamen Kämpfer formulierten und die ihnen eine ungeheuerliche Verantwortung aufbürdeten, die nur der zu tragen vermochte, der gerüstet war, sich ohne Vorbehalte hinzugeben. Die Verschwörung gegen die Demokratie und in der Konsequenz den politischen Mord als ungeheure Verantwortung zu zelebrieren, der man sich ohne Vorbehalte hinzugeben hat, beschrieb einen Point of No Return, der dieser Mission eigen war. Der unbedingte Fanatismus dieser Mission verlangte nicht nur, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen und es, wenn die Dinge schiefgehen, zu opfern. Er verlangte, im Ernst auch das Höchste wegzuwerfen für das, was der pathetischen Existenz eigen ist, Ehre und Gewissen. Trotzdem konnte es vorkommen, dass es von Salomon mit Ehre und Gewissen nicht ganz so genau nahm. Zum Beispiel, wenn er versuchte, zusätzliches Geld zu organisieren für die vermeintlich gute Sache, die Attentate und den Terror gegen die Republik. Denn dafür war sein Tagesberuf in der Wechselstube im Frankfurter Hauptbahnhof da. Und wenn es ans Geld organisieren ging mit gezinkten Wechselkursen, tja, dann mussten sich Ehre und Gewissen eben unterordnen unter die gute Sache. So saß er also nachmittags da, wechselte Dollar weit unter Kurs, wechselte weiße wie Puderpapier wirkende Pfundnoten von einem vornehm schweigenden Engländer, beschummelte einen Dänen um mindestens 10%. Erstaunt missbilligte sein Mitverschwörer Erwin Kern die konsequenten Betrügereien von Salomons. »Wenn andere Leute Lumpen sind, dünkt mich, sollte dies für dich keine Veranlassung sein, auch einer zu werden«, rief Kern von Salomon zur Ordnung. Dieser erwiderte nur trotzig, »Es steht zu vermuten, dass du von bürgerlichen Sentiments noch immer angekränkelt bist.« »Ich kann das Geld nicht nehmen«, erwiderte Kern. Er nahm die Gelder aber dann doch. Kern war so etwas wie der hyperaktive Star der Frankfurter Zelle der Organisation Konsul. Ein sehr nervöser Mensch, ständig auf dem Sprung, dauernd dabei, die Befreiung eines alten Kameraden aus dem Gefängnis vorzubereiten oder selbst durchzuführen, Waffenschiebungen in Danzig, ein Sprengstoffattentat in Hamburg. Solche Dinge gehörten gewissermaßen zu Kerns Kernkompetenz. Von Salomon kniete vor Kern. Ein Teufelskerl, dieser Kern, raunten die Kameraden ehrfurchtsvoll im schönsten Lanzerdeutsch. Und im famosen Lanzerdeutsch ging es weiter, wenn von Salomon Kerns Ideal beschrieb. Er hatte immer mindestens 3 neue Pläne im Kopf und einen zur Ausführung in der Tasche, beständig unterwegs, überall frischen Wind mit sich reißend, glühte von einem inneren Brand, dessen Flammen in seiner Nähe keine Lauheit duldet. Innerer Brand, Flammen. Sich selbst verzehrende Aggression, dargestellt mit schwülstiger Metaphorik. Es ging auch darum, sich dem Anführer mit Worten noch einmal zu unterwerfen. Im echten Leben war Kern eine ebenso verkrachte Existenz wie viele seiner Freikorpskollegen. Geboren als Sohn eines Berliner Richters in Breslau, erzogen für eine glänzende Offizierslaufbahn für Kaiser und Reich, brach seine privilegierte Welt zusammen mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Er schmiss seine Karriere als Oberstleutnant zur See hin, kämpfte mit von Killinger in Oberschlesien. Von Salomons rückhaltlose Bewunderung erwarb sich Kern, als er vor von Salomons Augen einen französischen Offizier in Frankfurt demütigte, indem er diesem eine Peitsche entwandte, sie zerbrach, ihm vor die Füße schleuderte, bevor er den Besatzungsoffizier quer in die Luft hob und eine Treppe hinunter vor eine Damentoilette stürzte. Von Salomon stammelte nur fassungslos vor Glück, das war zackig. So erzählt es zumindest Ernst von Salomon in seinen romanhaft stilisierten Erinnerungen »Die Geächteten«. Ein weiteres führendes Mitglied der Frankfurter Zelle war Friedrich Wilhelm Heinz. Der Apothekersohn hatte sich während des Ersten Weltkriegs als Freiwilliger für den Dienst an der Front gemeldet, war schwer verwundet worden und hatte die Verkündung der deutschen Niederlage im Lazarett erlebt. Alles schien auch bei ihm umsonst gewesen zu sein, die Leidenschaft, mit der er in den Krieg gezogen war, seine Hoffnungen auf eine Karriere in der Armee. Bald nach seiner Genesung zog Heinz wieder an die Front, die er bei dem Freikorps an der polnischen Grenze sah. Bei einer Schienensprengung auf polnischer Seite wurde Heinz erneut schwer verwundet. Nach einer Zeit im Lazarett schloss er sich der Brigade Erhard an und war mit der Brigade als Kompanieführer während des Kapp-Putschs in Berlin einmarschiert. Aber auch hier hatte wieder eine Niederlage auf ihn gewartet, ausgerechnet durch streikende Proletarier, gescheitert wegen werktätiger Massen, die nicht einmal Gewalt anwandten. »Beim Kapp-Putsch sind wir 24 Stunden vor dem Zusammenbruch des Generalstreiks aus Berlin abmarschiert«, dozierte Heinz gerne in der Frankfurter Zelle der Organisation Konsul. »Oben bleibt, wer zu essen hat, und zu essen hat, wer die Waffen besitzt. Generalstreik, das ist eine leere Drohung. Wenn die ersten Hetzer vor den Fabriken an den Laternenpfählen baumeln, bricht der Rummel zusammen. Das Bürgertum dieser feige Bande steht Schlange, wenn es Posten zu besetzen gibt.« Alle diese drei Mitglieder der Frankfurter Zelle, von Salomon, Kern und Heinz, waren literaturinteressiert. Heinz und von Salomon schrieben selbst. »Bevor ich auszog wie der reine Tor der Sage«, wird von Salomon später schreiben, »hatte ich durch Bücher mir einen Damm gebaut gegen die Kümmernisse meiner etwas schwierigen Aufzucht.« Eines Nachmittags entdeckte von Salomon im Schaufenster einer Buchhandlung den Bestseller »Von kommenden Dingen«, verfasst von Walter Rathenau, während des Krieges Leiter der Kriegsrohstoffabteilung, Schriftsteller und jüdischer Großbürger. Von Salomon berichtet in »Die Geächteten«, wie er das Buch wie einen kleinen Schatz in seine Mansardenstube hinauftrug. Er las es frierend, die Nacht hindurch, den Sessel gestützt auf einer Kiste mit Handgranaten, weil bereits ein Sesselbein verheizt war. Von Salomon war trotz seines wütenden Antisemitismus bezaubert vom Ton Rathenaus, der Wehmut, der Brillanz. Er lobte die flüsternde Eindringlichkeit des Textes. Aber je länger er las, desto klarer schien ihm, dass »Von kommenden Dingen« doch ein ablehnenswertes Unterfangen war. Denn hier verschrieb sich einer der Entfaltung der menschlichen Freiheit. Rathenaus Ziel in »Von kommenden Dingen« war die Wiederaufladung einer als kalt und mechanisch empfundenen Welt mit Seele. Ein humanistisches Projekt, eingebettet in ein demokratisches Gemeinwesen. Rathenau versuchte in »Von kommenden Dingen« eine Überwindung des Unbehagens an der Moderne zu denken. Eines Entfremdungsprozesses, den er bereits 1912 in seinem Buch »Zur Kritik der Zeit« artikuliert hatte. In diesem analysierte er die rasende Mechanisierung des westlichen Lebens, die Städte gekennzeichnet durch Spinnweben von Schienen, die Straßenschluchten, wo zweimal täglich Menschenkörper von den Gliedern zum Herzen gepumpt würden. Längst, so Rathenau, sei die mechanische Produktion über die elementaren Ziele von Nahrung, Kleidung, Selbsterhaltung hinausgejagt. Nun erweiterte sie den wahren Hunger zu immer neuen, absurden Begierden. Die Arbeit, schrieb Rathenau, ist nicht mehr eine Verrichtung des Lebens, nicht mehr eine Anpassung des Leibes und der Seele an die Naturkräfte, sondern weitaus eine fremde Verrichtung zum Zwecke des Lebens, eine Anpassung des Leibes und der Seele an den Mechanismus. Die Arbeit ist nicht mehr ein Ringen mit der Natur, sie ist ein Kampf mit Menschen. Diesen Entfremdungsprozess durch die zunehmende Mechanisierung versuchte der Mensch dieser Zeit durch immer mehr Konsum zu kompensieren. Der Geist, nachzitternd von den Erregungen des Tages, verlangt, in Bewegung zu verharren und einen neuen Wettlauf der Eindrücke zu erleben, nur dass diese Eindrücke brennender und ätzender sein sollen als die überstandenen. Es entstehen Vergnügungen sensationeller Art, hastig, banal, prunkhaft, unwahr, vergiftet. Diese Freuden grenzen an Verzweiflung. Ein Sinnbild entarteter Naturbetrachtung ist die Kilometerjagd des Automobils. Aber selbst in diesen Tollheiten und Überreizungen liegt etwas Maschinelles. In »Von kommenden Dingen« versuchte Rathenau zu skizzieren, wie dieser Entfremdungsprozess durch die Mechanisierung überwunden werden könnte. Das Buch schien wie eine beschwörende Utopie, eine essayistisch angelegte Prophezeiung voller ökonomisch-politischem Detailwissen. Er wolle Fernziele umreißen, merkte Rathenau anfangs recht unbescheiden an, und einen künftigen Gesellschaftsaufbau in großen Zügen vorbereiten. Gleichzeitig setzt er sich betont vom traditionellen Sozialismus ab. Schon in der Einleitung betonte er, dieses Buch trifft den dogmatischen Sozialismus ins Herz. Ganz unmarxistisch legte er sein Verfahren fest. Ziele setzen heißt Glauben. Der Glaube schafft Gesinnung und ihr folgt willenlos das Geschehen. Es war eine ganz andere Form von Staat und Gemeinwirtschaft als der Sozialismus, die Rathenau da entwarf. Sie trug stark idealistische Züge. Der Staat, wie er ihn entwarf, sollte höchstes Vorbild kollektiver Willensverschmelzung sein, materiell üppig ausgestattet, sodass niemand soziale Not leiden müsse. Nach Rathenaus Berechnungen hätte schon ein Drittel der Kriegskosten genügt, um alle beteiligten Staaten für ein halbes Jahrhundert souverän zu machen und alles soziale Elend aus dem Weg zu räumen. Das alles, so Rathenau, könne natürlich nur geschehen, wenn die bisherigen Privilegien der herrschenden Klassen radikal beschnitten werden würden. Vor allem das Erbrecht führe dazu, dass mit dem Besitz fortdauernd Macht und Bildungschancen bei den Privilegierten blieben. Die Gemeinschaft profitiere höchst selten von dieser unfairen Verteilung, weshalb in Rathenaus Staat Macht und Position nicht durch Geburt, sondern durch Leistung erworben werden sollten. Rathenau plädierte für eine strenge Luxus- und Erbgesetzgebung und auch bei größeren Unternehmen forderte er eine Entpersönlichung des Besitzes. Die Gier und Egoismen der Vergangenheit, die durch die Mechanisierung der Welt noch zusätzlich befeuert wurden, sollten, so Rathenaus Wunsch, überwunden werden. Wenn wir jedoch 2 bis 3 Milliarden jährlich für berauschende Getränke ausgeben, wenn wir Hunderte von Millionen für Putz, Tand, Schaustellungen opfern, wenn Zehntausende von kräftigen Männern hinter Ladentischen lauern, so handelt es sich nicht um einen bloßen Verlust an nationaler Ersparnis, sondern um eine Missleitung des gesamten Produktionsvorganges. Vor allem, und das ist die prophetische Note an »Von kommenden Dingen«, wollte Rathenau den geschundenen Seelen der mechanisierten Zivilisation etwas Gutes tun. Rathenaus Idealstaat sollte eine Heimat der Seele sein, sollte eine Transzendenz im Diesseits haben. Derart beglückt sollte dem Einzelnen die Überwindung seiner Egoismen nicht schwerfallen. Das gute Gefühl, altruistisch für die Gemeinschaft gehandelt zu haben, entschädige das Individuum großzügig für diesen Pseudo-Verlust. Wegbereiter, Zentrum und Garant dieses glückseligen Zustandes auf Erden blieb für Rathenau, ganz in der Tradition des preußischen Großphilosophen Friedrich Hegel, der Staat. Er wird zum bewegenden Mittelpunkt alles wirtschaftlichen Lebens. Was die Gesellschaft treibt und schafft, geschieht durch ihn und seinetwillen. Er verfügt über Kräfte und Mittel seiner Glieder mit größerer Freiheit als die alten Territorialherrschaften. Der größte Teil des Wirtschaftsüberschusses fließt ihm zu. In ihm verkörpert sich der Wohlstand des Landes. Die wirtschaftlich-gesellschaftliche Schichtung ist aufgehoben. Folglich übernimmt er die ganze Machtfülle der jetzt herrschenden Klassen. Von dieser verklärten Morgenröte der Gesellschaft wollte von Salomon dann doch nichts wissen. Als der Morgen über Frankfurt graute, blickte er, nachdem er Rathenaus Buch in einer Nacht durchgelesen hatte, aus dem Fenster. Es war ein Blick der Ernüchterung. Die Stadt und die Mietskasernen waren von Massen bevölkert, trostlos und für ihn bedrohlich. Denn die Nacht neigte sich ihrem Ende zu und die Kerze verglomm, und die klotzigen Umrisse bis unter das Dach mit Menschen voll bepackter Mietskasernen, das Gewirr der Schlöte und Kamine, der brüchigen Linien der Dächer, lösten sich gespenstisch vom samtenen Hintergrund. Da stand ich auf und lehnte mich hinaus und schaute in die Schluchten der Hinterhöfe, in denen der Lärm des nahenden Tages schon hallte, und fühlte mich 17-jährig genug, um zu wissen, dass dies hier gebändigt werden müsse und nicht beseelt. Gebändigt, nicht beseelt. Mit einer Geheimorganisation, die vermeintliche Kollaborateure und andere Verräter ermordete, ebenso wie demokratisch gewählte Politiker. Volksstaat, Demokratie, höhnte von Salomon. Es wälzten sich die Worte lüstern lange schon in den Mündern der Pausbäckigen. Die ersten zwei, drei Leute können nur den Weg weisen. Der vierte wird es schaffen. Natürlich machte der Schock über die Ermordung Erzbergers auch vor der schmalen und trotzdem herrschaftlichen Haustür von Walter Rathenaus Villa in Berlin-Grunewald nicht Halt. Der Hausherr hatte das Portal ebenso entworfen wie den Rest des Anwesens. Preußische Schlichtheit sollte sich mit einer gewissen Großzügigkeit und Eleganz vereinen in dieser Villa an der Königsallee. Die Tür war schmal und hoch, eine Maßanfertigung für den großgewachsenen Rathenau, wenn man so wollte. Wegducken, auch das sagte diese Tür, war nicht die Sache dieses vornehmen Bewohners. Er wollte preußisch aufrecht durchs Leben gehen. Dass sein Leben in Gefahr war, nun gut, damit hatte Rathenau sich abgefunden. Und die Bedrohung hatte sicher noch zugenommen, als er im Mai dieses Jahres 1921 das Angebot von Reichskanzler Joseph Wirth angenommen hatte. Er hielt nun in dessen Kabinett den Posten des Wiederaufbauministers. Rathenau war unverheiratet, keine Lebensgefährtin, keine Kinder. Als einer der wohlhabendsten Junggesellen Berlins bewohnte er sein großes, selbst entworfenes neoklassizistisches Haus, von ein paar Dienstboten abgesehen, alleine. Die Villa sollte ein Abbild von Rathenaus humanistischem Bildungsideal sein. Wandmalereien, Statuen, Bücherwände hinter Glas, ein schwarzer Flügel, auf dem der Hausherr brillant Beethoven huldigen konnte. Die Lunches verbrachte er, wann immer es ging, mit seiner Mutter Mathilde, einer sehr präsenten Persönlichkeit mit großen Augendeckeln, die sich ihrer gesellschaftlichen Stellung bewusst war. Dringend hatte sie, so Rathenau, den Sohn gebeten, auf jedes politische Amt in dieser gefährlichen Zeit zu verzichten. Walter hatte ihr versprochen, seiner Ambition zu widerstehen. Aber seine Ambition war gewaltig. Als Jude hatte er im preußischen Staat und seiner Gesellschaft immer wieder Rückschläge erlebt. Beim Militär, während des Ersten Weltkriegs, aber auch nach der Revolution waren seine Ambitionen, im politischen Deutschland ein hohes Amt zu bekleiden, nicht erhört, ja sogar verlacht worden. Wirklich ablehnen konnte er sein nun endlich in Reichweite gerücktes Ministeramt eigentlich nicht. Am 27. Mai 1921 hatte er seiner Mutter noch leicht amüsiert über den Wirbel, über seine mögliche Ernennung und seine standhafte Ablehnung geschrieben und dass man, selbst von schwerindustrieller Seite, meinen Eintritt sehr gewünscht hätte, möglicherweise zum Teil aus Schadenfreude, zum Teil wohl auch ernstlich. Die Mutter war beruhigt. Dann entschied sich Rathenau, doch anzunehmen, legte innerhalb von 24 Stunden sein Amt als Präsident der AEG und sämtliche Aufsichtsratsstellen nieder und wurde Minister. Voll schlechten Gewissens schrieb er seiner Mutter ins mondäne Karlsbad: »Über die Vorgänge der letzten Tage kann ich nur mündlich erzählen. Die Dinge überstürzen sich gewaltig. Seit Sonntag bin ich ernannt, seit gestern im Amt eingeführt. Es ist mir lieb, dass du all die Aufregung nicht mitzumachen hattest. Der Entschluss war schließlich doch recht schwer.« Einen gewissen Fatalismus verriet auch sein Brief an seinen Bekannten Julius Frey drei Tage später. »Es war der schwerste Entschluss meines Lebens«, klagte Rathenau darin. »Nun stehe ich vor über- und unübersehbaren Problemen und Fragen. Der Einzelne vermag in diesem großen Getriebe so gut wie nichts. Es werden Mann für Mann in den Graben springen müssen, bis er überstiegen werden kann. Gleichviel, er wird nie überstiegen werden, wenn nicht einer beginnt.« Einen ähnlichen Tenor schlug er in einem weiteren Brief an. »Ich fasse meine Aufgabe darin auf, den Weg für die Nachfolgenden zu ebnen. Die ersten zwei, drei Leute können nur den Weg weisen. Der vierte wird es schaffen. Aber ein Anfang muss gemacht werden.« Natürlich war das Mitermöglichen der Rückkehr Deutschlands in die internationale Politik auf Augenhöhe mit England, Frankreich und den USA eine Aufgabe von sisyphosschen Dimensionen. Deutschland war geächtet seit dem verlorenen Krieg und dem Versailler Vertrag und es stand unter Generalverdacht, vor allem von Seiten Frankreichs, die neuen und halsbrecherischen Forderungen hintertreiben zu wollen. Im Vertrag von Versailles selbst war noch keine Summe genannt worden für die Kriegsschäden, die Deutschland begleichen sollte. Aber das hatte sich seit Beginn des Jahres 1921 geändert. Im Januar hatte der alliierte oberste Kriegsrat die Rechnung präsentiert und den Deutschen war schwindlig geworden. 226 Milliarden Goldmark, zahlbar in 42 Jahresraten, zuzüglich 12% des Wertes der deutschen Exporte in diesem Zeitraum. Den deutschen Gegenvorschlag von 30 Milliarden Goldmark zusätzlich zu den bereits bezahlten 20 Milliarden Goldmark beantworteten die Siegermächte mit der Besetzung Düsseldorfs und Duisburgs durch alliierte Truppen Anfang März. In London setzten die Siegermächte dann am 5. Mai eine neue Summe fest, die Deutschland zu tilgen und zu verzinsen hatte. 132 Milliarden Goldmark, wovon 82 Milliarden Goldmark erst fällig würden, wenn Deutschland hinreichend zahlungsfähig wäre. Diese Summe würde wahrscheinlich bald annulliert, prognostizierte der britische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes. Die 82 Milliarden sollten vor allem der französischen Nationalversammlung die Zustimmung zur neuen Abmachung der Siegermächte erleichtern. Zudem war der Gestus gegenüber dem Reich herablassend und autoritär und mit einem Ultimatum verbunden. Wenn die deutsche Regierung diesen neuen Zahlungsplan nicht binnen weniger Tage akzeptiere, so das Ultimatum von London, würden Truppen das gesamte Ruhrgebiet besetzen. Die Empörung in Deutschland war riesig. Selbst bei Rathenau, der noch ein Jahr zuvor bei der Konferenz von Spa besonnen und diplomatisch als Berater der deutschen Regierung versucht hatte, die Siegermächte mit Verständnis und Entgegenkommen zu befrieden. Ein Umgang, den Reichskanzler Wirth später als die Geburt der deutschen Erfüllungspolitik definieren sollte. Aber nach den Ruppigkeiten der ersten Monate des Jahres 1921, diesem Festsetzen von Mondsummen, begleitet von Ultimaten, Besetzungen und angedrohten weiteren Besetzungen, war selbst bei Rathenau die Geduld am Ende. Noch während des schwelenden Ultimatums zur Besetzung des Ruhrgebiets schrieb er am 10. Mai im Berliner Tageblatt empört: Deutschland soll nie in der Lage sein zu leisten, was es versprochen hat. Es soll jedes Jahr winseln und betteln, entschuldigen und versprechen, und die anderen wollen je nach ihrer Interessenskonstellation barmherzig, schnöde, drohend und vernichtend auftreten und Recht zu jeder Repressalie und Folter haben. Das ist unmöglich und deshalb dürfen wir nicht unterschreiben. Einen Tag später nahm der Reichstag auf Antrag der Regierung Wirth den Zahlungsplan der Alliierten trotzdem an. Warum also tat Rathenau sich dieses Himmelfahrtskommando an? Warum trat er 3 Wochen später als Minister für Wiederaufbau in eine Regierung ein, die mit dem Rücken zur Wand stand? Warum begab er sich darüber hinaus in Gefahr für Leib und Leben? Warum schlug er sogar den besorgten Rat seiner Mutter am Ende aus? Es lag vor allem daran, dass Rathenau ein komplizierter Mann war. Die Widersprüche seiner Zeit bündelten sich in ihm. Da er im Gegensatz zu Männern wie Erhard, Kern und von Salomon in der Gewalt keine Lösung für die Probleme Deutschlands und Europas sah, sondern nur in Kooperation, Verständigung und Frieden, blieb ihm am Ende nichts anderes übrig, als sich eben dafür einzusetzen. In Rathenau wirkte ein geradezu preußisches Pflichtgefühl samt einem stählernen Ehrgeiz. Im Krieg zuständig für die Rohstoffversorgung des Landes, hatte er aber nie einem Regierungskabinett angehört und das ersehnte Licht der allerersten Reihe im Staat genossen. Wiederaufbauminister, das bedeutete überaus sinnvolle Betätigung und Macht. Und es bedeutete Linderung für die Jahre des Hohns nach dem Krieg, als kaum jemand im politischen Berlin etwas von Rathenau wissen wollte.